Posthuma von Theodor Storm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ellie. Posthuma von Theodor Storm. Ein Grabgeleite betrat den Kirchhof. Ein schmaler Sarg, ein Blumenkranz darauf. Sechs Träger und zwei Folger. Es war stille Sommerfrühe. Der größte Teil des Kirchhofes lag noch im feuchten Schatten. Nur an dem Rande einer frischen Grube war die aufgeworfene Erde schon von der Sonne angeschienen. Hier sank der Sarg hinab. Die Männer nahmen die Hüte herunter, neigten einige Augenblicke den Kopf hinein und gingen dann plaudernd ihren Weg zurück, dem Totengräber den Rest überlassend. Bald war die Erde aufgeschüttet und es wurde wieder Stille, einsamer Sonnenschein. Nur die Schatten der Kreuze und Gedenktafeln, der Urnen und Obelisken rückten unmerklich über den Rasen. Das Grab war in dem Viertel der Armen, wo keine Steine auf den Gräbern liegen. Erst ein niedriger Erdhügel, dann kam der Wind und wehte den losen Staub in den Weg. Dann fiel der Regen vom Himmel und verwusch die Ecken. An Sommerabenden liefen die Kinder darüber weg. Endlich wurde es Winter und nun fiel der Schnee darauf, dichter und dichter, bis es ganz verschwunden war. Aber der Winter blieb nicht, es wurde wieder Frühling, es wurde Sommer. Auf den anderen Gräbern brachen die Schneeglöckchen aus der Erde, das immer grün blühte. Die Rosen trieben große Knospen. Nun hatte auch hier das Grab sich überwachsen. Erst ein feines Grün, Gras und Marienblatt. Dann schossen rote Nesseln auf, Disteln und anderes Gewächs, was die Menschen Unkraut nennen. Und an warmen Sommermittagen war es voll von Grillengesang. Dann wieder eines Morgens waren alle Disteln und alles Unkraut verschwunden und nur das schöne Gras war noch da. Wieder einige Tage später stand an dem einen Ende ein schlichtes schwarzes Kreuz. Endlich war auf der Rückseite des Kreuzes vom Wege abgekehrt ein Mädchenname eingeschnitten, mit kleinen Buchstaben, ohne Färbung, nur in der Nähe erkennbar. Es war Nacht geworden, in der Stadt waren die Fenster dunkel, es schlief schon alles. Nur oben in den hohen Zimmern eines großen Hauses wachte noch ein junger Mann. Er hatte die Kerzen ausgetan und saß mit geschlossenen Augen in seinem Lehnsessel, horchend, ob unten alles zur Ruhe gegangen sei. In der Hand hielt er einen Kranz von weißen Moosrosen. So saß er lange. Draußen ward eine andere Welt lebendig. Das Getier der Nacht strich umher. Es wimmerte etwas in der Ferne. Als er die Augen aufschlug, war das Zimmer hell. Er konnte die Bilder an den Wänden erkennen. Durchs Fenster sah er die gegenüberstehende Wand des Seitenflügels in herber Mondscheinbeleuchtung. Seine Gedanken gingen den Weg zum Kirchhof. Das Grab liegt im Schatten, sagte er. Der Mond scheint nicht darauf. Dann stand er auf, öffnete vorsichtig und stieg mit seinem Kranz die Treppen hinab. Auf dem Hausflur horchte er noch einmal, und nachdem er geräuschlos die Tür aufgeschlossen, ging er auf die Straße und im Schatten der Häuser zur Stadt hinaus, eine Strecke fort im Mondschein, bis er den Kirchhof erreicht hatte. Es war, wie er gesagt hatte. Das Grab lag im tiefen Schatten der Kirchhofsmauer. Er hing den Rosenkranz über das schwarze Kreuz, dann lehnte er den Kopf daran. Der Wächter ging draußen vorüber, aber er bemerkte ihn nicht. Die Stimmen der Mondnacht erwachten, das Säuseln der Gräser, das Springen der Nachtblüten, das feine Singen in den Lüften. Er hörte es nicht, er lebte in einer Stunde, die nicht mehr war, umfangen von zwei Mädchenarmen, die sich längst über einem stillen Herzen geschlossen hatten. Ein blasses Gesichtchen drängte sich an seins. Zwei kinderblaue Augen sahen in die seinen. Sie trug den Tod schon in sich. Noch aber war sie jung und schön, noch reizte sie und wurde noch begehrt. Sie liebte ihn, sie tat ihm alles. Oft war sie seinetwegen gescholten worden, dann hatte sie mit ihren stillen Augen dreingesehen. Es war aber deshalb nicht anders geworden. Nachts, im kalten Vorfrühling, in ihrem vertragenen Kleidchen kam sie zu ihm in den Garten. Er konnte sie nicht anders sehen. Er liebte sie nicht, er begehrte sie nur und nahm achtloses ängstliche Feuer von ihren Lippen. Wenn ich geschwätzig wäre, sagte er, so könnte ich morgen erzählen, dass mich das schönste Mädchen in der Stadt geküsst hat. Sie glaubte nicht, dass er sie für die schönste halte. Sie glaubte auch nicht, dass er schweigen werde. Ein niedriger Zaun trennte den Fleck, worauf sie standen, von der Straße. Nun hörte sie Schritte in ihrer Nähe kommen. Er wollte sie mit sich fortziehen, aber sie hielt ihn zurück. Es ist einerlei, sagte sie. Er machte sich von ihren Armen los und trat allein zurück. Sie blieb stehen, regungslos, nur dass sie beide Hände an die Augen drückte. So stand sie noch, als draußen die Menschen vorübergegangen waren. und als sich das Geräusch der Schritte unten zwischen den Häusern verloren hatte. Sie sah es nicht, dass er wieder zu ihr getreten war und seinen Arm um ihren Nacken legte. Aber als sie es fühlte, neigte sie den Kopf noch tiefer. »Du schämst dich«, sagte sie leise. »Ich weiß es wohl.« Er antwortete nicht. Er hatte sich auf die Bank gesetzt und zog sie schweigend zu sich nieder. Sie ließ es geschehen. Sie legte ihre Lippen auf seine schönen, vornehmen Hände. Sie fürchtete, ihn betrübt zu haben. Er hob sie lächelnd auf seinen Schoß und wunderte sich, dass er keine Last fühlte. Nur die Form ihres zarten, elfenhaften Körpers. Er sagte ihr neckend, sie sei eine Hexe. Sie wiege keine 30 Lot. Der Wind kam durch die nackten Zweige. Er schlug seinen Mantel um ihre Füße. Sie sah mit glücklichen Augen zu ihm auf. »Mich friert nicht«, sagte sie und presste ihre Stirn fest an seine Brust. Sie war in seiner Gewalt. Sie wollte nichts mehr für sich allein. Er schonte ihrer. Nicht, weil es ihn ihrer erbarmte oder weil er es als Sünde empfunden hätte, sie ohne Liebe sein zu nennen. Aber es war, als wäre ihm jemand, sie ganz zu besitzen. Er wusste nicht, dass es der Tod sei. Er war aufgestanden. Er wollte gehen. »Du wirst zu kalt«, sagte er. Aber sie drückte seine Hand an ihre Wange. Sie legte ihre Stirn an seine. »Ich bin heiß. Fühl nur, brennend heiß«, sagte sie. Sie schlug ihre Arme um seinen Nacken. Sie ließ sich wie ein Kind an seinem Halse hängen und sah ihn stumm und selbstvergessen an. 8 Tage nach dieser kalten Nacht vermochte sie das Bett nicht zu verlassen. 2 Monate später war sie gestorben. Er hatte sie nicht wiedergesehen. Aber seit ihrem Tode ist seine Begierde erloschen. Er trägt jetzt schon jahrelang ein frisches Bild mit sich herum und ist gezwungen, eine Tote zu lieben. Ende von Postuma von Theodor Storm, aufgenommen von Ellie, März 2010. Der Knabe auf dem Kopf des Elefanten von Max Dautendey. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Knabe auf dem Kopf des Elefanten von Max Dautendey. Der Maharaja von Jaipur, der heute noch unabhängigste Fürst von Indien, hat einst zu Ehren des Besuchs des Prinzen von Wales alle Häuser, alle Straßen, alle Wände, Treppen und Türmchen seiner kleinen Hauptstadt Jaipur mit rosa Kalkfarbe anstreichen lassen, alle Gesimse und Geländer mit purem Indigoblau, so daß die Stadt jetzt den ganzen Tag über und über in einem ewigen Morgenrot schimmert und die rosenrote Stadt genannt ist. Keiner geht durch diese Stadt, der nicht von der unendlichen rosaroten Farbe begeistert gestimmt wird. In alle Straßenfluchten hinein begleitet dich vom Morgen bis zum Abend der zuckersüße Rosenton. Er übertüncht deine Sorgen und deinen Kummer und verzärtelt deine Gedanken. Die helle Stadt scheint aus rosa Zuckerguss und rosa Schlagsahne aufgebaut. Süß und süßlich wird dir vor dem rosa Häuserschaum zumut. In der Straße der Reitbahn steht ein goldener Minarettturm, der einzige gelbe Fleck in den rosa Mauern. Diese Straße ist sehr breit und führt nach dem Marktplatz und nach den Elefantenstellen des Fürsten. In der Mitte über einem Straßenaltar ragt ein Trompetenbaum mit weißen Armen. Zu beiden Seiten der Straße sind in den Erdgeschossen der rosaroten Häuser offene Verkaufsgelasse, wie kleine dunkle Höhlen. Darin hocken die Inder auf den erhöhten Dielen und arbeiten. Ein starrsinniger, blauer Himmel ist immer über der rosaroten Stadt. Es hat jetzt seit 2 Jahren nicht geregnet. Weiße Zebu-Stiere und Zebu-Kälber tummeln sich vor den Läden. Affen purzeln von den Dächern in grauen Scharen über die rosa Straßen. Jeden Morgen um eine bestimmte Stunde kommt der Lieblingselefant des Fürsten von seinem Morgenspaziergang durch das rosa Tor in die Stadt zurück in die Rennbahnstraße, torkelt wie eine Kuh gemütlich und watschelt die breite Straße hin nach dem Elefantenstall. Voraus geht ein Wächter mit weißem Turban, der seine Riesenglocke schwingt, damit Vieh und Menschen dem fürstlichen Tier ausweichen. Auf dem sich wiegenden, breiten Elefantenschädel hockt ein indischer Knabe mit einem Stachelstab in der Hand. Der Elefant bewegt die großen, rot und blau tätowierten Ohrlappen, dass sie mit ihren bunten Arabesken wie große Tapetenfetzen in der Luft wehen. Der Knabe auf dem Kopf ist 13 Jahre alt und sehr schmächtig. Er sitzt auf dem Schädelknochen des Elefanten wie auf einer wandernden Schaukel. Der nickende Kolosskopf schwingt mit dem leichten Knaben mühelos auf und ab, als trüge das Tier keinen Menschen, sondern nur einen gewichtlosen Straußenfedernschmuck. Der Vater des Knaben wurde kürzlich im Stalle des Fürsten von einem wahnsinnigen Elefantenungeheuer zerstampft, und seine Mutter verlor der Knabe vor 2 Tagen. Sie saß Tag aus, Tag ein in einem Mehlladen an der Rennbahnstraße, über einen Mahlstein gebückt, den sie mit der Hand drehen musste. Neben ihr schwangen noch 6 Frauen 6 Mahlsteine. Heiß glühend zieht heute wie immer die Morgensonne in die rosa Straßen und brennt auf dem goldenen Minarettturm und in dem weißen Trompetenbaum, dessen große Blätter senkrecht schlaff herabhängen wie aufgereihte grüne Teller. Der Elefant hebt wie jeden Morgen, wenn er durchs Stadttor tritt, seinen Rüssel in die Luft, und die vergoldeten Kugeln seiner beiden Stoßzähne blitzen. Er stößt einen Fanfarenlaut aus, da er sich dem Stall nähert. Jalor, der Knabe auf dem Elefantenkopf, rührt sich nicht. Er zieht heute ernst wie ein Fürst in die Morgenstadt ein. Mit seinem schwarzen Blick sieht er nach dem Laden, in dem sonst die Mutter an dem Mühlstein hockte. Dort sang sie mit den Weibern näselnd den Mehlgesang, daß der Sohn den Singsang am Morgen schon weithin hörte. In der Nähe des Ladens ließ stets der Glockenträger, der vor dem Elefanten schreitet, die Glocke in seiner Hand schweigen, aus Respekt vor dem Sang, denn das Mahllied ist ein uraltes, heiliges Lied. Aber heute stand die Hälfte der Mühlen leer. Nur 3 Frauen sangen halblaut einförmig auf der erhöhten Diele des mehlweißen Ladens. Als sie die Elefantenglocke hörten und wußten, daß der junge Jalor auf dem Kopf des Elefanten vorüberritt, stellten sie zum Zeichen der Trauer für seine Mutter das Lied ein. Statt der 6 Mahlsteine sausten nur 3 unter den braunen, abgearbeiteten Händen der Weiber. Die 3 anderen Handmühlen standen still und verlassen. Wegen anhaltender Dürre und Teuerung hatte der Mehlhändler vor kurzem die Hälfte der Weiber entlassen müssen. Jalors Mutter war danach in ihrem Lehmhaus an der Landstraße vor Nahrungssorgen und vor Bekümmernis um den toten Mann, den ihr der wahnsinnige Elefant umgebracht hatte, halb verhungert und halb verdurstet, eines Morgens tot umgefallen. Am Abend fand ihr heimkehrender Sohn ihren zusammengeschrumpften kleinen Körper wie einen ausgemergelten Hanfstrick an der Türschwelle der Hütte liegen. Jalor schichtete mit einigen Kulis aus dem Elefantenstall einen niedrigen Holzstoß, legte die Leiche darauf und verbrannte sie. Seine Hände hatten die tote Mutter in Asche verwandelt, aber nicht sein Herz. Seine Gedanken hielten die Tote immer noch wie ein lebendiges Geschöpf umarmt. Wenn er morgens den Elefanten des Fürsten vom Stall hin und zurück ritt, setzte er im Geiste seine kleine tote Mutter neben sich auf den großen Elefantenkopf, und sein Herz redete mit ihr. Der große Elefant schaukelte jetzt mit Jalor am Mehlladen vorüber, wo nur die 3 Mühlen kreischten, aber kein Lied ertönte. Draußen am Marktplatz saßen die Purpurfärber und Leinwandverkäufer unter ihren Zeltstangen vor ihren roten und blumigen Warenstücken. Alle legten heute die Hand an die Stirn und grüßten den Knaben auf dem Elefantenkopf wie einen Herrn, zum Zeichen des Mitgefühls. »Sie grüßen die Tote, die neben mir auf dem Elefanten sitzt«, sagte der Knabe zu sich. Als er an der stillstehenden Mühle des Ladens vorübergeritten war, an der seine Mutter sonst immer gearbeitet hatte, redete er in die Luft: »Mutter, ich will dich am Durst und am Hunger, die dich umgebracht haben, rächen. Ich will den Durst und den Hunger in dieser Stadt umbringen.« Des Knaben Auge flog die Straße hinauf und hinunter, wild, als wollten seine Lippen einen Schrei ausstoßen, wilder als der Schrei der Elefanten. Niemand hörte den Knaben auf der Straße laut mit sich sprechen, denn der Glockenläuter, der vorausging, übertönte alle Geräusche. Der Elefant torkelte jetzt behäbig über den Marktplatz. Die Leute sahen nur, daß Jalor fortgesetzt die Lippen bewegte. »Ich werde schreien«, rief Jalor zum Geist seiner Mutter, »daß der Himmel über dem Marktplatz zittert, Mutter, und der Fürst und alle Leute in der Stadt müssen fragen, wer schreit. Das ist Jalor, der den Regen vom Himmel rufen kann, muß man dann antworten. Hunger und Durst müssen vor Jalor sterben. Mit beiden Armen werde ich den Himmel wie einen vollen Wasserschlauch an mich pressen, daß der Starrsinnige zerplatzt und die Felder vor der Stadt Jaipur bis zum Schloss Amber draußen überschwemmt werden von seinen Regenfluten. Der Fluss muß wieder im ausgedörrten Kiesbett erscheinen, und sein Spiegel muß wieder auftauchen. Der Fluss, der jetzt mit versteinertem und verdorrtem Gesicht dalag, wie Jalors tote Mutter auf dem Scheiterhaufen. Unterm lebenden Regen würde auch die Asche der Mutter wieder zu Fleisch werden und aufstehen. Die Mutter würde wieder an ihrem Mahlstein niedersitzen und jeden Morgen wie sonst singen, wenn Jalor auf dem nickenden Kopfe des Elefanten Tamil am Mehlladen vorüberritt. Jalor sah vom Kopfe des Elefanten herab über dem Marktplatz deutlich die Stunde seiner Größe kommen. Der Fürst würde zu Pferd mit allen Frauen in den Sänften und in den Zebuwagen und mit allen tätowierten und purpurgeschmückten Elefanten auf dem Marktplatz in den Palast der vier Winde ziehen. Alle Fenster wären dann voll von Frauengesichtern mit plattgescheiteltem Haar. Die Rubinen in allen Ohrmuscheln und die weißen Ringe an den Nasenflügeln müssten funkeln und glitzern, und alle Goldspangen an den Armgelenken klingen, wenn sich die Frauen über die Geländer bögen und mit großer Erregung Jalors Stimme lauschten. Jalor stünde dann mitten auf dem Marktpflaster, zwischen den tausend heiligen grauen Tauben, die dort pickten und die nie ein Arm verscheuchen darf, und Jalor schrie zum Himmel vor den Reihen der Fenster, den Elefantenreihen, den Wagenreihen und vor den Reihen der ungeduldigen Pferde. Wie voll von Haufen Käfern und Waldameisen würden alle Dächer und Türmchen voll von Turbanen und Gesichtern sitzen, die auf Jalor sehen, wenn er den Regen aus den Wolken herabschrie, wenn er die Dürre vom Himmel risse und der Sonne ins Gesicht schlüge. Dann in der atemlosen Stille müssten die ersten Tropfen, rund und gequollen wie Gewichte, schwer auf die Köpfe schlagen, tausend Hände sich nach den Tropfen ausstrecken und tausende mit den nassen Händen jubelnd Beifall klatschen. Alle grauen Tauben auf dem Marktplatz flögen rauschend dem Regen entgegen, alle Pferdenüstern wieherten, die Elefanten trompeteten, und der Fürst und seine Frauen ließen Jalor durch die Eunuchen vom Markt hinauf in den rosigen Windpalast rufen. Der Knabe Jalor mußte sich jetzt unter dem kühlen, dunklen Tor des Elefantenstalles bücken. Das breite Elefantentier trampelte mit dem Knaben auf dem Kopf in den Elefantenhof. Hühner, schwarze Böcke, Truthähne, Kulis, Affen, Wasserträger und Elefantenwärter trieben sich hier um die offenen Lehmställe und um die offenen fürstlichen Wagenschuppen herum. Der Dunst des gedörrten Elefantenmistes, der auf den Rändern der Hofmauer in Fladen als Dung getrocknet wurde, und die Staubwolken füllten die Luft. Die begeisternden rosaroten Straßen von Jaipur aber waren hinter Jalor verschwunden. Zwischen dem Dunst des Viehes, der Taglöhne und des Mistes verwandelte sich die straffe Gesichtshaut des Knaben. Sein Ausdruck wurde müde, welk und alltäglich. Sein Geist, der unter dem feierlichen Beileidsgruß der Kaufleute auf dem rosaroten Marktplatz aufgeleuchtet hatte, wurde kleinmütig. Als er vom Kopfe des erhabenen Elefanten zur Erde glitt und im Staub bei den Staubigen stand, hatte er den heldenhaften Blick in die Ferne verloren. Er stellte seinen Stachelstab in die Mauerecke, rieb sich die Gedankenreste wie Staubkörner aus den Augen und war auf seinen abgemagerten Beinen wieder der Sohn eines Kulis und nicht mehr der Herr über Hunger und Durst, wie auf dem Kopf des Elefanten. Ein schwarzer Widder im Hof, welcher spielen wollte, kam von rückwärts angerannt, hob den Knaben auf seine verdrehten Hörner und kehrte ihn wie eine überflüssige Sache zur Seite, daß er in der Mauerecke bei einem Haufen dörrender Mistfladen hinfiel und liegen blieb. Der ganze Hof voll Kulis lachte lautlos, und alle zeigten dem Gestürzten die gelben Zahnreihen. Und mit dem Hingepurzelten lag auch der Gedanke, den Hunger und Durst zu beschwören, verrunzelt wie ein Mistfladen in der Mauerecke. Ende von »Der Knabe auf dem Kopf des Elefanten« von Max Dautendey. Gelesen von Hokus Pokus. Wie die Chinesen ihr großes Papier verfertigen. Von Georg Christoph Lichtenberg. Gelesen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Wer das Papier der Chinesen bloß aus ihren Büchern kennt, kann sich kaum einen Begriff von der Schönheit desjenigen machen, das sie zu ihren großen Zeichnungen verfertigen. Es kommt an Weiße, Stärke und Dicke dem besten Französischen gleich. Was es aber ganz von allen europäischen Papieren auszeichnet, ist, dass sie Bogen von 8 bis 9 Fußen in der Länge und von verhältnismäßiger Breite ganz aus einem Stücke zu machen verstehen. Was den letzten Umstand, nämlich die Größe der Bogen, betrifft, so hat uns Franklin gelernt, wie sie dabei zu Werke gehen. In der Mitte zwischen 2 Wannen, eigentlich aus Backsteinen, mit einem zementverstrichenen, wasserdichten Trögen, die etwas größer sind als der Bogen Papier werden soll, steht ein niedriger Ofen, ebenso lang als die Tröge, aber breiter mit einem niedrigen Dache. Die beiden Ebenen, die das Dach des Ofens formieren, sind gegen die Tröge zugeneigt, und jede dieser Ebenen ist ungefähr der Größe des zu verfertigenden Papieres gleich. Hieraus und aus der Neigung der Ebenen, die nur gering zu sein braucht, ergibt sich die Breite des Ofens. Diese Abdachungen des Ofens verfertigen sie aus einer Art Stucco, das eine gute Politur annimmt. In den Trögen befindet sich die Papiermasse zum Ausschöpfen bereit. Das Sieb, womit der Bogen geschöpft wird, erhält seine Steifigkeit gerade so, wie unsere gewöhnlichen Siebe, durch einen dünnen und hohen und daher zugleich starken und doch leichten Rand. Dieses Schöpfsieb ist, um die Arbeit noch mehr zu erleichtern, an beiden schmalen Enden durch Gewichte balanciert, die an Schnüren hängen, welche man über Rollen an der Decke des Zimmers führt, so daß also die beiden Arbeiter, die das Schöpfen verrichten, von dem Gewicht des Siebes fast nichts zu tragen haben und folglich zu den übrigen dabei nötigen Operationen die freie Kraft ihrer Arme gebrauchen können. Ist nun der Bogen geschöpft, wobei, wie es sich wohl von selbst versteht, der Rand des Siebes nach unten gekehrt sein muß, so wird er, nachdem das Wasser abgelaufen ist, auf die zunächst befindliche, gehörig erwärmte Abdachung des Ofens angedrückt. Hier erhält er sehr bald Trockenheit genug, dass ihn ein Knabe davon durch Aufrollen abnehmen kann. Eben dieses geschieht durch zwei andere Arbeiter und einen anderen Knaben an der anderen Seite des Ofens. Um dem Papier den nötigen Leim zu geben, vermischen sie bloß ein Dekokt von Reis mit der Masse desselben. Ende von »Wie die Chinesen ihr großes Papier verfertigen«, gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Art der Chineser, Perlen zu machen. Von Georg Christoph Lichtenberg. Gelesen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die Art, deren sich die Chineser bedienen, Perlen zu verfertigen, die ein Mittel zwischen natürlichen und künstlichen sind, ist sehr sinnreich. Aus der gewöhnlichen Perlenmutter verfertigen sie kleine Kugeln, von der Größe, die die Perle haben soll, ziehen sie auf Schnüren, sechs etwa auf eine, und sondern sie durch Knoten voneinander ab. Wenn nun die Muscheln zu Anfang des Sommers heraufkriechen und geöffnet an der Sonne liegen, legen sie in jede eine solche Schnur. Mit diesem Fang senkt sich die Muschel zu Boden. Das folgende Jahr holt man sie herauf und öffnet sie, da man dann jede der künstlichen Perlen mit einer Perlenhaut überzogen findet, die ihnen völlig das Aussehen der echten gibt. Herr Grill Abrahamsson hat eine solche Muschel an die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften geschickt. Es war eine Mytilus cygneus, den man auch in Schweden findet, und war aus einem See einige Meilen von Kanton genommen. Die Perlen, von welchen auch Proben überschickt wurden, sahen den echten ganz ähnlich. Nur blieb ein kleiner Fleck unbedeckt, wo die Perle nämlich an der Muschel festsaß. Ließe man ihnen mehr Zeit, so gäben sie sich vermutlich los. Aber auch so, wie sie sind, lassen sie sich bei Stickereien gebrauchen. Wo solche Muscheln sind und wo man sicher sein kann, sie wiederzufinden, ist es allerdings der Mühe wert, Versuche anzustellen. Diese Sicherheit aber wäre, selbst bei großen Seen, leicht zu erhalten, sobald die Sache mit einigem Vorteil betrieben werden könnte. Ende von Art der Chineser, Perlen zu machen. Gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Der Opal von Gustav Meyrink. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Opal, den Miss Hunt am Finger trug, fand allgemeine Bewunderung. Ich habe ihn von meinem Vater geerbt, der lange in Bengalen diente, und er stammt aus dem Besitz eines Brahmanen, sagte sie und strich mit den Fingerspitzen über den großen, schimmernden Stein. Solches Feuer sieht man nur an indischen Juwelen. Liegt es am Schliff oder an der Beleuchtung? Ich weiß es nicht, aber manchmal kommt es mir vor, als ob der Glanz etwas Bewegliches, Ruheloses an sich hätte, wie ein lebendiges Auge. Wie ein lebendiges Auge, wiederholte nachdenklich Mr. Hargrave Jennings. Finden Sie etwas daran, Mr. Jennings? Man sprach von Konzerten, von Bällen und Theater, von allem Möglichen, aber immer wieder kam die Rede auf indische Opale. Ich könnte Ihnen etwas über diese Steine, dieses sogenannten Steine, mitteilen, sagte schließlich Mr. Jennings. Aber ich fürchte, Miss Hunt dürfte dadurch der Besitz ihres Ringes für immer verleidet sein. Wenn Sie übrigens einen Augenblick warten, will ich das Manuskript in meinen Schriften suchen. Die Gesellschaft war sehr gespannt. Also hören Sie bitte. Was ich Ihnen hier vorlese, ist ein Stück aus den Reisenotizen meines Bruders. Wir haben damals beschlossen, nicht zu veröffentlichen, was wir gemeinsam erlebten. Also, bei Mahavalipur stößt das Dschungel in einem schmalen Streifen bis hart ans Meer. Kanalartige Wasserstraßen, von der Regierung angelegt, durchziehen das Land von Madras fast bis Trichinopolis, dennoch ist das Innere unerforscht und einer Wildnis gleich, undurchdringlich, ein Fieberherd. Unsere Expedition war eben eingetroffen und die dunkelhäutigen tamulischen Diener luden die zahlreichen Zelte, Kisten und Koffer aus den Booten, um sie von Eingeborenen durch die dichten Reisfelder, aus denen nur hier und da Gruppen von Palmyra-Palmen wie Inseln in einem wogenden hellgrünen See emporragen, in die Felsenstadt Mahavalipur schaffen zu lassen. Oberstewart, mein Bruder Hargrave und ich nahmen sofort Besitz von einem der kleinen Tempel, die, aus einem einzigen Felsen herausgehauen, eigentlich herausgeschnitzt, wahre Wunderwerke altdravidischer Baukunst darstellen. Die Früchte beispielloser Arbeit indischer Frommer mögen sie jahrhundertelang den Hymnen der begeisterten Jünger des großen Erlösers gelauscht haben. Jetzt dienen sie brahmanischem Shiva-Kult, wie auch die sieben aus dem Felsrücken gemeißelten heiligen Pagoden mit den hohen Säulenhallen. Aus der Ebene stiegen trübe Nebel, schwebten über den Reisfeldern und Wiesen und lösten die Konturen heimziehender Buckelochsen vor den roh gezimmerten indischen Karren in regenbogenartigen Dunst auf. Ein Gemisch von Licht und geheimnisvoller Dämmerung, das sich schwer um die Sinne legt und wie Zauberdunst von Jasmin und Holunderdolden die Seele in Träumen wiegt. In der Schlucht vor dem Aufgang zu den Felsen lagerten unsere Marattensepois in ihren wilden malerischen Kostümen und den rot- und blauen Turbans und wie ein brausender Lobgesang des Meeres an Shiva den Allzerstörer dröhnten und hallten die Wogenschläge aus den offenen Höhlengängen der Pagoden, die sich vereinzelt längs des Gestades hinziehen. Lauter und grollender schwollen die Töne der Wellen zu uns empor, wie der Tag hinter den Hügeln versank und Nachtwind sich in den alten Hallen fing. Die Diener hatten Fackeln in unseren Tempel gebracht und sich in das Dorf zu ihren Landsleuten begeben. Wir leuchteten in alle Nischen und Winkel. Viele dunkle Gänge zogen durch die Felswände und fantastische Götterstatuen in tanzender Stellung, die Handflächen vorgestreckt mit geheimnisvoller Fingerhaltung, deckten mit ihren Schatten die Eingänge wie Hüter der Schwelle. Wie wenige wissen, dass alle diese bizarren Figuren ihre Anordnung und Stellung zueinander, die Zahl und Höhe der Säulen und Lingams Mysterien von unerheuter Tiefe andeuten, von denen wir Abendländer kaum eine Vorstellung haben. Hargrave zeigte uns ein Ornament an einem Sockel, einen Stab mit 24 Knoten, an dem links und rechts Schnüre herabhingen, die sich unten teilten. Ein Symbol, das Rückenmark des Menschen darstellend, und in Bildern daneben Erklärungen der Ekstasen und übersinnlichen Zustände, deren der Yogi auf dem Wege zu den Wunderkräften teilhaftig wird, wenn er Gedanken und Gefühl auf die betreffenden Rückenmarkabschnitte konzentriert. »Dies da Palanga, großer Sonnenstrom«, Radebrechte bestätigend Akil Rao, unser Dolmetsch. Da fasste Oberstewart meinen Arm. »Ruhig. Hören Sie nichts?« Wir horchten gespannt in der Richtung des Ganges, der von der kolossalen Statue der Göttin Kala Bairab verborgen sich in die Finsternis zog. Die Fackeln knisterten, sonst Totenstille. Eine lauernde Stille, die das Haar sträubt, wo die Seele bebt und fühlt, dass etwas geheimnisvoll Grauenhaftes blitzartig ins Leben bricht, wie eine Explosion und nun unabwendbar eine Folge todbringender Dinge aus dem Dunkel des Unbekannten, aus Ecken und Nischen emporschnellen muss. In solchen Sekunden ringt sich stöhnende Angst aus dem rhythmischen Hämmern des Herzens, wortähnlich wie das gurgelnde, schauerliche Lallen der Taubstummen. Ugr, ugr, ugr. Wir horchten vergebens. Kein Geräusch mehr. Mir schien es, als ob das Steinbild der Kala Bairab, des Choleradämons, sich bewegte. Unter einem zuckenden Lichte der Fackeln schwankten die sechs Arme des Ungeheuers und die schwarz und weiß bemalten Augen flackerten wie der Blick eines Irrsinnigen. »Gehen wir ins Freie, zum Tempeleingang«, schlug Hargrave vor. »Es ist ein scheußlicher Ort hier. Die Felsenstadt lag im grünen Lichte wie eine steingewordene Beschwörungsformel. In breiten Streifen durchglitzerte der Mondschein das Meer, einem riesigen, weißglühenden Schwerte gleich, dessen Spitze sich in der Ferne verlor. Wir legten uns auf die Plattform zur Ruhe, es war windstill und in den Nischen weicher Sand. Doch es kam kein rechter Schlaf. Der Mond stieg höher, und die Schatten der Pagoden und steinernen Elefanten schrumpften auf dem weißen Felsboden zu krötenähnlichen, fantastischen Flächen zusammen. Vor den Raubzügen der Mogulen sollen alle diese Götterstatuen von Juwelen gestrotzt haben, Halsketten aus Smaragde, die Augen aus Onyx und Opal, sagte plötzlich Oberstewart halblaut zu mir, ungewiss, ob ich schliefe. Ich gab keine Antwort. Kein Laut als die tiefen Atemzüge Akil Raos. Plötzlich fuhren wir alle entsetzt empor. Ein grässlicher Schrei drang aus dem Tempel, ein kurzes, dreifaches Aufbrüllen oder Auflachen mit einem Echo wie von zerschellendem Glas und Metall. Mein Bruder riss ein brennendes Scheit von der Wand, und wir drängten uns auf den Gang hinab in das Dunkel. Wir waren vier, was war da zu fürchten? Bald warf Hargrave die Fackel fort, denn der Gang mündete in eine künstliche Schlucht ohne Deckenwölbung, die von grellem Mondlicht beschienen in eine Grotte führte. Feuerschein drang hinter den Säulen hervor und von den Schatten gedeckt schlichen wir näher. Flammen loderten von einem niedrigen Opferstein und in ihrem Lichtkreis bewegte sich taumelnd ein Fakir, behängt mit den grellbunten Fetzen und Knochenketten der bengalischen Durga-Anbeter. Er war in einer Beschwörung begriffen und warf unter schluchzendem Winseln den Kopf nach der Art der tanzenden Derwische, mit rasender Schnelle nach rechts, nach links, dann wieder in den Nacken, daß seine weißen Zähne im Lichte blitzten. Zwei menschliche Körper mit abgeschnittenen Köpfen lagen zu seinen Füßen, und wir erkannten sehr bald an den Kleidungsstücken die Leichen zweier unserer Sepoys. Es mußte ihr Todesschrei gewesen sein, der so grässlich zu uns emporgeklungen. Oberstewart und der Dolmetsch warfen sich auf den Fakir, wurden aber von ihm im selben Augenblick an die Wand geschleudert. Die Kraft, die in dieser abgemergelten Asketengestalt wohnte, schien unbegreiflich, und ehe wir noch zuspringen konnten, hatte der Fliehende bereits den Eingang der Grotte gewonnen. Hinter dem Opferstein fanden wir die abgeschnittenen Köpfe der beiden Maratten. Mr. Hargrave Jennings faltete das Manuskript zusammen. »Es fehlt ein Blatt hier. Ich werde Ihnen die Geschichte selber zu Ende erzählen.« Der Ausdruck in den Gesichtern der Toten war unbeschreiblich. Mir stockt heute noch der Herzschlag, wenn ich mir das Grauen zurückrufe, das uns damals alle befiel. Furcht kann man es nicht gut nennen, was sich da in den Zügen der Ermordeten ausdrückte. Ein verzerrtes, irrsinniges Lachen schien es, die Lippen, die Nasenflügel emporgezogen, der Mund weit offen und die Augen, es war fürchterlich. Stellen Sie sich vor, die Augen, hervorgequollen, zeigten weder Iris noch Pupille und leuchteten und funkelten in einem Glanze wie der Stein hier an Miss Hans Ring. Und wie wir sie dann untersuchten, zeigte es sich, dass sie wirklich Opale geworden waren. Auch die spätere chemische Analyse ergab nichts anderes. Auf welche Weise die Augäpfel hatten zu Opalen werden können, wird mir immer ein Rätsel bleiben. Ein hoher Brahmane, den ich einmal fragte, behauptete, es geschehe durch sogenannte Tantriks, Wortzauber, und der Prozess gehe blitzschnell, und zwar vom Gehirn aus vor sich. Doch vermag das zu glauben. Er setzte sich damals noch hinzu, dass alle indischen Opale gleichen Ursprung seien und dass sie jedem, der sie trüge, Unglück brächten, da sie einzig und allein Opfergaben für die Göttin Durga, die Vernichterin alles organischen Lebens, bleiben müssten. Die Zuhörer standen unter dem Eindruck der Erzählung und sprachen kein Wort. Miss Hunt spielte mit dem Ring. »Glauben Sie, dass Opale wirklich deswegen Unglück bringen, Mr. Jennings?« sagte sie endlich. »Wenn Sie es glauben, bitte vernichten Sie den Stein!« Mr. Jennings nahm ein spitzes Eisenstück, das als Briefbeschwerer auf dem Tische lag,

eine spontane Freigabe des Diebstahls und Raubes in einer vom Eigentum besessenen Gesellschaft wäre fast so unheilvoll wie der Schutz, den ihr die Holzinger, Feigl und deren sächsische Blutsverwandten angedeihen lassen. Die sofort durchführbare Reform müsste sich mit einer Schiebung von Rechtsgütern begnügen, mit der Milderung und Individualisierung der Strafen, vor allem mit der Sicherung, dass der Staat nicht Verbrecher erzeuge. Gerade dies erweist sich in Österreich immer wünschenswerter. Denn nirgends ist der Glaube an den Selbstzweck der staatlichen Gewalten so festgewurzelt wie hier, wo noch immer das Publikum als eine zur Bedienung der Beamtenschaft bestimmte Einrichtung oder als eine lästige Begleiterscheinung, ohne dies sich leichter amtieren ließe, aufgefasst wird. Eine Amtshandlung ist hierzulande etwas, in das man sich einmischt. Es entspricht dem allgemeinen Wesen österreichischer Amtlichkeit, dass es unserer Justiz nicht so sehr darauf ankommt, Verbrechen zu verhindern, als sie zu strafen. Die Polizei erzeugt Verbrechen im eigenen Wirkungskreis. An zwei krassen Fällen, ich glaube, innerhalb einer Woche, ist dies kürzlich klar geworden. Der eine ist in einer Zuschrift der Arbeiterzeitung behandelt, in der die Frage gestellt wird, wenn die Sicherheitspolizei bereits 5 Monate vor Anfertigung, respektive vor der Ausgabe der 100-Kronen-Falsifikate durch Liebel, die Tatsache bekannt war, dass die Brüder Liebel sich mit der Absicht tragen und im Begriffe sind, ein Verbrechen zu begehen, worauf nach österreichischem Gesetz lebenslänglicher Kerker steht, warum hat denn die sogenannte Sicherheitspolizei nicht früher eingegriffen? Durch eine einfache Vorladung des Verdächtigen, durch einen Vorhalt der Mitteilungen des Angebers wäre, meint der Einsender, Liebel ein für allemal kuriert gewesen. Der Staat wäre vor einem umfangreichen Gerichtsverfahren bewahrt geblieben und die Mitbürger wären vor dem zu erwartenden Schaden im Voraus geschützt worden. Es sei nicht nötig gewesen, 4 Familien zuschauend ins Verderben rennen zu lassen und erst dann einzugreifen, wenn neben dem hohen Schandlohn für den Vertrauensmann auch der Schandlohn für den sicherheitspolizeilichen Schlachtenlenker zu erwarten war. Ein Orden oder eine Anerkennung der außerordentlichen Verdienste in anderer Form, worauf Herr Stuckart ebenso versessen ist wie der Konfident auf die Prämie. Es gehe nicht an, beabsichtigte Verbrechen auslaufen zu lassen, nur um dann auf Erfolge hinweisen zu können. Paragraph 1 des Strafgesetzes sagt, dass zu einem Verbrechen böser Vorsatz erfordert wird. Aber der Paragraph 1 der Reklameordnung des Wiener Sicherheitsbüros braucht zu einem bösen Vorsatz ein Verbrechen. In der Tat, da die Tat verhindert werden konnte, hatte sich der Banknotenfälscher bloß des bösen Vorsatzes schuldig gemacht. In keinem Paragraphen des Strafgesetzes ist von der Strafbarkeit des bösen Vorsatzes, in Paragraph 8 bloß von der Strafbarkeit des Versuchs einer Übeltat die Rede. Insolange sich die strafgesetzwidrige Absicht nicht in einer Handlung objektiviert, kann von strafbarem Versuche keine Rede sein. So hat das höchste Gericht wiederholt entschieden. Ich kann straflos die Absicht äußern, einen Diebstahl zu begehen. Eine behördliche Warnung wird wahrscheinlich hinreichen, mich an der Ausführung dieser Absicht zu hindern. Aber zugegeben, der böse Vorsatz des Banknotenfälschers wäre an sich strafbar. So wäre er doch nicht so schwer bestraft worden, wie die Tat, zu der man ihn ausreifen ließ und durch die wirklich nur Herrn Stuckart einen Nutzen erwachsen ist. Dieser praktische Kriminalist, dem selbst eine Lücke im Gesetz ein offenes Knopfloch bedeuten könnte, scheint tatsächlich die Überführung eines Verbrechers als persönliche Angelegenheit zu betrachten und sie weniger im Hinblick auf die öffentliche Sicherheit als im Hinblick auf den Franz-Josefs-Orden zu besorgen. 8 Monate musste der angeklagte Fälscher in Untersuchungshaft sitzen, damit der Liebling des Extrablatts und Chef des Sicherheitsbüros in offener Gerichtsverhandlung mit seinem Material glänzen könne, das jenen sofort zum Geständnis bewogen hätte, wenn es dem Gericht früher vorgelegen wäre. die Methode, die Ahndung eines Verbrechens für ersprießlicher zu halten, als dass keines geschehe, ist auch in dem Prozess wegen des Diebstahls im Palais Henkel Donnersmarck enthüllt worden. Die Geschworenen sprachen einen geständigen Dieb frei, weil ihn die Polizei außerdem zum Verleumder gemacht hatte. Ich preise auch hier nicht das heilsame Korrektiv der Amtlichkeit, als dass man die geschworenen Justiz noch immer auffasst. Ich beklage die Ungerechtigkeit der Milde, die aus dem Unrecht der Verfolgungswut entsteht. Stift wurde zur Polizei vorgeladen und gestand beim zweiten Verhör den Diebstahl zu, fügte aber bei, dass er im Einverständnis mit dem Diener Johann S. des Grafen gehandelt habe. Beide hätten die Tat verabredet und S. ihm in der Nacht zum 21. Dezember die Eingangstür zur Wohnung des Grafen geöffnet. Einige Tage später gab Stift an, S. habe von dem Diebstahl nichts gewusst und er habe ihn ungerecht als Mittäter beschuldigt. Bei dieser Angabe blieb Stift auch in der landgerichtlichen Untersuchung. In der Verhandlung bekannte sich der Angeklagte des Diebstahls schuldig und gab an, er habe den Diener S. nur deshalb als Mittäter genannt, weil der Polizeikommissär beim ersten Verhör sagte, er könne den Einbruch nicht allein verübt haben. Ein Bediensteter des Grafen müsse mit ihm einverstanden gewesen sein. Der Präsident zum Polizeikommissär. Der Angeklagte sagt, sie seien in ihn gedrungen und haben ihm sogar die Enthaftung in Aussicht gestellt, wenn er seinen Komplizen nenne. Zeuge. Ich habe nur gesagt, er kann eher frei werden, wenn er ein volles Geständnis ablegt. Präsident. Das war etwas weit gegangen, denn über die Enthaftung in solchen Fällen hat nicht die Polizei zu entscheiden. Der Verteidiger, der den Fall Liebel wohl schon vergessen hatte, führte aus. Während sonst die Polizei Verbrechen, die begangen wurden, aufzuspüren und die Begehung von Verbrechen zu verhindern sucht, ist in diesem Fall ein nicht begangenes Verbrechen konstruiert und der Angeklagte zur Begehung eines neuen Verbrechens gezwungen worden. Soweit er den einzelnen Kommissär traf, war der Vorwurf gewiss ungerecht. Er sollte bloß dem System gelten. Nicht jeder Polizeibeamter ist ein Reklamejäger, und der Mann, in dessen Protokoll ein Unschuldiger zum Dieb und ein Dieb zum Verleumder wurde, hat nichts Schlimmeres getan, als was die meisten Kollegen tun würden. Nicht immer bringen sie den Dienst ihrer Person, oft genug ihre Person dem Dienst zum Opfer. Aber dem Dienst frommt solches Opfer nicht. Müde gehetzt, von 8 Uhr früh bis 8 Uhr abends hatte jeder Kommissär nichts gegessen, bis 11 Uhr amtiert. Wollen sie zu einem Ende kommen? Schäbig genug dankt das System seinen Dienern, schlecht lohnt der Staat jenen, die sich von ihm missbrauchen lassen. Ende von Verbrecher gesucht. Jahrhundertmärchen von Kurt Laßwitz. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Jahrhundertmärchen von Kurt Laßwitz. Will die Knospe noch immer nicht springen? Jetzt muss doch bald die ersehnte Stunde kommen, da sie sich öffnet, dass er hinausblicken kann und die lichten Sterne schauen und das Land, das er vor allem liebt. Dauert denn ein Jahrhundert so lange, selbst für einen kleinen Kulturgeist, der sonst durch die Zeiten fliegt wie ein Sonnenblick durch den Weltraum? Aber er sitzt ja im Gefängnis. Da kann er nichts tun als träumen. Träumen von dem letzten frohen Tage, an dem er draußen war. Träumen von dem nächsten, der nun kommen muss. Regt sich die Knospe noch nicht? Ach, nur in der seltenen Neujahrsnacht, wenn ein neues Jahrhundert anfängt, dann ist ihm ein Tag der Freiheit gegönnt. Dann durchschaut er mit seinen hellen Geisteraugen die Dinge und Menschen nah und fern. Und dann hat er wieder ein Jahrhundert Zeit nachzudenken, wie es wohl das nächste Mal sein wird. Ungeduldig pocht er mit den kleinen Geisterfäusten an die Wand des grünen Gefängnisses. Und da sie nicht weichen will, faltet er die Flügel zusammen und träumt wieder. Wie wird es diesmal draußen aussehen? Wie mag's seinem guten Freunde gehen, den sie den Michel nennen? Eigentlich ist der ja dran schuld, dass der kleine Kulturgeist eingesperrt wurde. Es ist freilich schon lange her. Damals war er ganz vergnügt umhergeflogen, weit hinweg von sonnigen Geländen bis zu den dunklen Fichten am Nordmeer. Dort sah er einen Riesenknaben, ausgestreckt, der schlief zwischen den Muscheln am flachen Strande, seine starke Faust umklammerte den entwurzelten Stamm einer jungen Fichte und wild hingen ihm die blonden Locken über die geschlossenen Augen. Sofort war der Kleine von dem jungen Riesen entzückt. Die Augen wollte er sehen, die Augen! Und rasch schob er die Haare vom Antlitz zurück. Aber das war gerade der Zauber. Die Lider aufreißen, dass es hervorquoll wie ein himmelblauen Lichts, aufspringen und Locken schüttelnd, den Baumstamm schwingend hinwegtoben, das hatte der Riesenjunge im Augenblick getan. Erschrocken starrte ihm der kleine Kulturgeist nach, doch da hatte ihn auch schon jemand an den Flügeln und schüttelte ihn. Das war der Genius der Menschheit selbst. »Was fällt dir ein?« herrschte der ihn an, »meinen weisen Zauber zu brechen.« Der Junge sollte noch schlafen, bis er verständiger geworden ist. Nun hast du mir 1000 Jahre Geschichte ruiniert. Jetzt läuft der Bengel hin und schlägt mir den kranken Onkel Römerreich tot und die alte Erbtante Antike und versteht doch ihr Testament noch gar nicht zu lesen. Das wird ein schönes Mittelalter werden. Aber dich, vorwitziger Schwarmgeist, will ich zur Strafe in die Fichte im Zauberwald sperren. Nur in der Neujahrsnacht eines neuen Jahrhunderts öffnet sie eine Knospe und dann magst du hinausgucken und sonst nicht. Und so saß denn der Kleine im grünen Kerker. Wenn aber der Tag der Freiheit kam, dann sah er die Dinge mit Verstand an, denn er war jetzt nachdenklich geworden und den Riesenjungen, der inzwischen herangewachsen war, besuchte er gern. Dem war's auch nicht immer gut gegangen. Der totgeschlagene Onkel ging in langer Kutte als Geist in seinem Hause um, und Michel musste sich hübsch still und folgsam ducken. Und vorgestern, als Geistchen das vorletzte Mal draußen war, da hatten sie den Michel ganz windelweich geschlagen, da saß er zusammengebückt und festgeschnürt und schlief. Aber das letzte Mal, da war's schon besser. Zu einem Manne war er erstarkt, Arme und Füße waren noch gefesselt, den Kopf aber trug er wieder aufgerichtet, groß leuchteten die blauen Augen, doch nicht mehr wild, die Locken waren von der Stirn zurückgestrichen und Gedanken sah man darunter gehen, wunderbare, tiefe Gedanken, wie sie der Menschheit noch nie erblüht waren. Ja, das war überhaupt ein herrlicher Tag. Wie er an dem Hause vorüberkam und in das Zimmer spähte, wo die beiden Dichter miteinander sprachen, das war eine neue Welt. Der Große, dem die Götteraugen so siegreich strahlten, als schaue er die Zukunft vor sich wie eine offene Tempelhalle, das war Goethe. Und der andere, der den Kopf in die Hand stützte und nachsann, das war Schiller. Und vor ihm das aufgeschlagene Buch mit dem gelehrten Titel, das war von Kant. Wovon sprachen sie doch? Oh, er erinnerte sich wohl. Er hatte ja ein Jahrhundert Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Von der Menschheit sprachen sie, von dem großen Jahrhundert, das mit dieser Nacht vorübergerauscht war, von der Menschheit, die nun zum ersten Male mündig geworden sei, da sie das neue Wort begriffen hatte. Bestimme dich aus dir selbst. Ja, sie hatte sich aus sich selbst bestimmt, den Spukgeist vertrieben und die lebendige Natur befragt, die Millionen Welten, die draußen im unendlichen Nachtraum strahlten, die grünen Fluren und das wogende Meer und den Berge gebärenden Erdball. Und sich selbst hatte sie befragt, nach ihrem Recht und nach ihrer Pflicht. Da klang aus ihrer eigenen heiligen Tiefe der befreiende Ruf: Du sollst. Handle gut aus Achtung vor deinem Gesetz, handle gut um der eigenen Würde willen, die dem Menschen gebührt, einem jeden. Das Unabänderliche und das Unerreichbare, vereine es in dir, dass es golden leuchte im freien Spiel der Seele. Verschmilz es im schönen Scheine zum Ideal, dass es dich packe mit der warmen Wirklichkeit des Gefühls, dass es dich durchflute und läutere mit dem heiligen Schauer, der dem Augenblick Dauer verleiht. Vertrauend blick hinein ins Gewirr der Arbeit, dass du das Ganze schon siehst, wo noch die Rüststücke splittern, dass du selbst dich aufbaust zur Menschenhöhe. So schauten diese Männer in das kommende Jahrhundert. Und das Jahrhundert schaute auf sie, auf die Unsterblichen, die einer neuen Menschheit ihren Odem eingehaucht hatten. Glückliches Land, das diese Männer sein nennen durfte. Glückliches Jahrhundert, an dessen Wiege diese Götterpaten die unvergänglichen Gaben zurückließen, die drei ewigen Lampen der Freiheit, der Würde, der Schönheit. Wieder sind 100 Jahre vorüber. Auf dem Werk jener gewaltigen fußend, welch erhabene Genien müssen am Ende des neuen Jahrhunderts wandeln, müssen dem 20. den Gruß des Willkommens singen und sagen, O wenn die Knospe endlich sich öffnete. Und ehrfurchtsvoller Schauer durchzittert das Herz des kleinen Gefangenen. Und da, siehe, es wächst, es dehnt sich das grüne Gewölbe und es schimmert von außen. Die Knospe springt auf, o Seligkeit, offen liegt der Himmel, liegt Land und Meer, und alles auf einmal umfasst der Geisterblick. Er starrt und starrt, die Genien sucht er, die großen Unsterblichen, die das Geheimnis des neuen Jahrhunderts zu verkünden wissen, der Zeit, die sie selbst geschaffen, rein und klar, wie es nimmer zuvor die Menschheit vernommen. Er starrt vergebens, er findet sie nicht. Sie sind nicht da, nicht ein einziger ist da. Und dem kleinen Kulturgeist rinnen die Tränen herab, große, runde Tränen, aus denen der weite Himmel glänzt. Und wie sie fallen, zerstieben sie in Millionen Tröpfchen. Diamantstaub ist über die Erde gestreut und das ganze Land leuchtet. Wie anders sieht es nun aus? Millionen und Abermillionen Sternchen schlingen ihre Strahlen ineinander. Sie ergänzen sich, sie verstärken sich zu mildem Lichte. Und nun erblickt er die neuen Menschen. Wie das ineinander wirkt, wie sich das zusammenschließt, wie das hinübergreift über die Erde mit riesigen Armen, die allen gemeinsam gehören, auch dem Kleinsten. Dort jagt es durch die Lande, dort dampft es über das Meer, dort zuckt es Kunde, redet Sprache im Augenblick durch Fernen, zu denen die Schnellpost Tage brauchte. Das sind die neuen Nerven in einem neuen Riesenleib, das sind die neuen Riesen, die lebendig gewordene Natur in einem großen Willen, das sind die Riesen der Arbeit, der Pflicht, der Hoffnung. Die großen Genien schweben leuchtend im Äther, aber im Lande schafft ein großes Volk. Und nun erblickt der kleine Kulturgeist seinen Freund, den Michel. Höher noch ragt der mächtige Kopf, aber auch die Arme sind frei und mutig umfassen sie den Erdball. Nur noch die Füße sind gefesselt. Der Genius der Menschheit schwebt vorüber. Fragend fleht zu ihm das Geistchen, »Warum willst du meinem Freunde nicht auch die Füße lösen?« Der aber winkt majestätisch, »Hüte dich, hüte dich! Hast du noch immer nicht Geduld gelernt? Marsch mit dir hinein in deine Knospe. Dort harre, was dein nächster Tag dir bringen wird.« Ende von Jahrhundertmärchen. Fried Flack von Jules Verne. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Fried Flack von Jules Verne. Fried, das ist der Wind, der heulend dahinfegt. Flack, der Regen, der in Strömen niederstürzt. Dies gräulich wütende Wetter krümmt die Bäume an der volsinischen Küste nieder, und der Sturm prallt gewaltsam an die Bergwände von Krimma. Die hohen Felsgebilde werden unaufhörlich benagt von den Wogen des weiten Megalokrid-Meeres. Fried! Flack. Im Hintergrund des Hafens versteckt liegt die kleine Stadt Lugtrup. Einige hundert Häuser mit grünlichen Jalousien, die sie mehr oder weniger gegen den Wind der Seeseite schützen. Sie zählt 4 bis 5 bergige Straßen, mehr Schluchten als Straßen, die mit Strandkieseln gepflastert und zum Teil mit Schlacken aus einigen Eruptionskegeln wenig landeinwärts bedeckt sind. Der betreffende Vulkan, der Vanglor, erhebt sich nur unweit von hier. Während des Tages äußert sich der in seinem Inneren herrschende Druck durch das Emporwirbeln schwefliger Dunstmassen. Während der Nacht schlagen von Minute zu Minute lange, lohende Flammen in die Höhe. Gleich einem Leuchtturme, dessen Licht auf 150 Kerzes weit hinausstrahlt, bezeichnet der Vanglor den Küstenfahrern, den Felzanen, Werlichen oder Balanzen, deren Kiel die Gewässer des Megalokrid-Meeres pflügt, die Lage des Hafens von Luktrop. An der anderen Seite der Stadt starren noch einzelne Ruinen aus der krimaischen Epoche empor. Dort erhebt sich auch eine Vorstadt von fast arabischem Aussehen, eine Art Kasbah mit weißen Mauern, runden Dächern und von der Sonne durchgeglühten Terrassen. Es ist eine Anhäufung blindlings hingeworfener Steinvierecke, ein richtiger Haufen von Würfeln, wie sie zum Spielen dienen, deren Augen durch die Patina der Zeit verwischt wären. Unter anderem bemerkt man die 6-4, ein Name, den die Leute einem wunderlichen Bauwerke mit viereckigem Dache gegeben haben, das an der einen Front 6, an der anderen 4 Öffnungen zeigt. Ein viereckiger Glockenturm überragt die Stadt, der Turm der Sainte-Fisilène-Kirche, deren Glocken in Mauerspalten aufgehängt sind, so daß der Orkan sie in Schwingung setzen kann. Das ist immer ein schlimmes Vorzeichen, und wenn es geschieht, dann hat man Furcht im Lande. Das ist Luktrop. Daneben gibt es auf dem Lande verstreute Wohnstätten, eigentlich nur elende Hütten, inmitten von Ginstergestrüpp und Heidekrautflächen, etwa wie in der Bretagne. Sind wir in Frankreich? Das weiß ich nicht. In Europa? Das kann ich nicht sagen. Jedenfalls suche man Luktrop auf keiner Landkarte, nicht einmal im großen Stile. Frock. An der links, an der Ecke der Messaglierstraße gelegenen Tür des 6-4-Hauses ertönte bescheidenes Klopfen. Es ist eines der vornehmsten Häuser, wenn man von einem solchen in Luktrop dieses Wort gebrauchen kann, und eines der reichsten, wenn der Umstand, Jahr aus, Jahr ein, einige tausend Fretzers zu verdienen, Reichtum genannt werden kann. Auf dieses Klopfen antwortete ein wütendes, mit Geheul vermischtes Bellen, als rühre es von einem Wolfe her. Dann öffnete sich ein Schiebfenster über der Türe des 6-4-Hauses. »Zum Teufel mit dem Störenfried!« rief eine unangenehme, brummige Stimme. Ein junges, von Regen fröstelndes und mit einer schlechten Hülle bekleidetes Mädchen fragte, ob der Doktor Trifulgas zu Hause sei. »Er ist da oder nicht, das kommt auf den Umstand an.« »Ich komme wegen meines Vaters, der im Sterben liegt.« »Wo stirbt er denn?« »Da, in der Richtung des Kanintales, 4 Kerzes von hier.« »Und er heißt?« »Wort Kartif.« Es ist ein hartherziger Mann, dieser Doktor Trifulgas, der keine Teilnahme kennt und seine Hilfe nur gegen Vorausbezahlung gewährt. Sein alter Hurzhof, ein Bastard von Bulldogge und Spürhund, besaß vielleicht mehr Herz als er. Das gegen arme Leute ungastliche 6-4-Haus öffnete sich nur für die Wohlhabenden und Reichen. Hier ging übrigens alles nach Tarif, so viel für den Typhus, so viel für eine Kongestion und so viel für eine Herzbeutelentzündung und für andere Krankheiten, welche die Ärzte ja dutzendweise erfinden. Der Kringelbäcker Wort Kartif war aber ein armer Mann und von niedrigem Herkommen. Warum sollte sich da der Doktor Trifulgas belästigen, und noch dazu in einer solchen Nacht? »Schon allein, dass ich aufstehen musste«, murmelte er, sich wieder niederlegend, müsste mindestens 10 Fritzers kosten. Kaum waren 20 Minuten verflossen, als der eiserne Hammer an der Tür des 6-4-Hauses aufs Neue anschlug. Mit einer Verwünschung erhob sich der Doktor wieder aus dem Bette und rief zum Fenster hinausgebeugt in die Nacht draußen: »Wer ist da?« »Ich bin die Frau des Wortkativ.« »Des Kringelbäckers aus dem Karnintale?« »Ja, und wenn Sie es abschlagen, mitzukommen, wird er sterben.« »Nun gut, da würden Sie eben zur Witwe.« »Hier sind 20 Fritzers.« 20 Fritzers, um bis nach dem Karnintale 4 Kerzes von hier zu gehen.« »Tun Sie es aus Barmherzigkeit.« »Gehen Sie zum Teufel!« Das Fenster klappte wieder zu. 20 Fretzers, das wäre eine Aussicht. Einen Schnupfen zu riskieren oder eine Gelenksteifigkeit für 20 Fretzers, vorzüglich, wenn man am anderen Morgen in Kilteno bei dem reichen, gichtbrüchigen Etzingow erwartet wird, dessen Gicht sich so hübsch mit 50 Fretzers für jeden Besuch ausbeuten lässt. Mit dieser höchst angenehmen Aussicht schlief Dr. Trifulgas noch fester als vorher wieder ein. Fried, Flack. Dann lauter schon. Frock, frock, frock. Durch das Toben des Sturmwindes tönen jetzt 3 schon mit entschiedener Hand geführte Türhammerschläge. Der Doktor schlief. Er erwachte von dem Schall, aber in welcher Laune. Als das Fenster aufging, drang der Orkan gleich einem Kartätschenhagel ins Zimmer. »Ich komme wegen des Kringelbäckers.« »Immer wieder dieser Unselige.« »Ich bin seine Mutter.« »Meinetwegen können Mutter, Frau und Tochter mit ihm zur Hölle fahren.« »Er hat einen schlimmen Anfall gehabt.« »Nun, so mag er sich wehren.« »Wir haben«, fuhr die alte Frau fort, »als Anzahlung auf unser Haus, das an den Reiherfahrer Dontrup in der Messaglierstraße verkauft ist, etwas Geld erhalten. Wenn Sie sich nicht erweichen lassen, zu kommen, wird meine Enkelin sehr bald keinen Vater, meine Tochter keinen Ehemann und ich werde keinen Sohn mehr haben.« Es war bedauerlich und schrecklich zugleich, die bittende Stimme der Alten zu hören, sich vorzustellen, daß der kalte Wind ihr das Blut in den Adern erstarren ließ, daß der Regen ihr selbst die Knochen unter dem mageren Fleisch durchnäßte. »Ein Anfall, der kostet 200 Fretzers«, antwortete der herzlose Trifulgas. »Wir besitzen nur 120.« »Dann gute Nacht!« Und wiederum schloß sich das Fenster. »Doch wenn man's recht überlegt, 120 Fretzers für einen Weg von 1,5 Stunden und einen halbstündigen Krankenbesuch, das macht immer noch 60 Fretzers die Stunde, 1 Fretzer die Minute. Es ist zwar nur ein geringer Profit, aber doch nicht ganz zu verachten.« Statt sich also noch einmal niederzulegen, schlüpft der Doktor in seinen dicken Flausrock, zieht sich große, wasserdichte Stiefeln an, hüllt sich in seinen Mantel, stülpt den Schlapphut, der ihm die Ohren schützt, auf den Kopf und steckt die Hände in warm haltende Handschuhe. Die Lampe bleibt brennend auf dem Tische neben einem großen Buche stehen, von dem die Seite 197 aufgeschlagen ist. Dann stößt er die Tür des 6-4-Hauses auf und sieht sich, auf der Schwelle stehend, um. Die Alte ist noch da und lehnt sich, entkräftet von 80 Jahren elenden Lebens, auf ihren Krückstock. »Nun, die 120 Fretzers!« »Hier sind sie, und Gott vermehre sie ihnen 100-fältig.« »Gott! Geld von Gott! Hat schon je einer gesehen, wie das aussieht?« Der Doktor pfiff nach dem Hurzhof, gab ihm eine kleine Laterne ins Maul und schlug den Weg nach dem Meere zu ein. Die Alte trippelte ihm nach. Das war ein Wetter voll Fritz und Flachs. Die Glocken der Saint-Fisilen-Kirche werden von dem Sturme in Schwung versetzt. Schlechtes Zeichen, doch Dr. Trifulgas ist nicht abergläubisch. Er glaubt an nichts, nicht einmal an seine Wissenschaft, wenigstens nur insofern, als sie ihm etwas einbringt. Ein abscheuliches Wetter und ein greulicher Weg, Strandkiesel und Schlacken, die Strandkiesel schlüpfrig von Warek-Gezweig und die Schlacken unter dem Fuße knirschend wie Hammerschlag, nirgends ein Licht außer dem unbestimmten, zitternden Scheine von Hurzhofs Laterne. Manchmal schießt nur aus dem Vanglor eine Flammengarbe auf, in deren Mitte ungeheure, fratzenhafte Schattenbilder zu schaukeln scheinen. Man weiß in der Tat nicht, was sich in der Tiefe dieser unergründlichen Krater eigentlich befindet. Vielleicht die Seelen einer anderen Welt, welche beim Austreten verdunsten. Der Doktor und die Alte folgen den Krümmungen der kleinen Buchten des Ufers. Das Meer schimmert weiß, so weißbleich wie das Weiß der Trauer. Es erglänzt, wenn es Kämme bildet, in der phosphoreszierenden Linie der Brandung, welche leuchtende, zitternde Funken auf den Strand zu werfen scheint. So wandern beide hin, bis zu einer scharfen Biegung des Weges zwischen den wellige Täler bildenden Dünen, deren Kiesel und Binsen sich untereinander reiben und stoßen, als klirrten Bajonette aneinander. Der Hund hat sich seinem Herrn genähert, als wollte er zu ihm sagen, »He, wieder 120 Fritzers in den Kasten zu stecken, so rafft man Schätze zusammen. Das gibt wieder eine Flasche Wein mehr, eine weitere Schüssel beim Abendessen und auch eine Pastete mehr für den treuen Hurzhof. Immer zu und reiche Leute behandelt und ihre Börse geschröpft.« Hier angelangt bleibt die alte Frau stehen. Mit zitterndem Finger zeigte sie durch das Dunkel nach einem rötlichen Licht, das schimmerte aus dem Hause Wort Katifs des Kringelbäckers. »Dort«, erkundigte sich der Doktor noch einmal. »Ja«, erwiderte die Alte. »Ranna«, heulte der Hund Hurzhof. Plötzlich kracht ein Donnerschlag aus dem bis in seine Grundfesten erschütterten Vanglor. Ein Bündel rauchiger Flammen züngelt, die Wolkendecke durchbrechend bis zum Zenit empor. Der Dr. Trifulgas ist von dem Krachen zu Boden geworfen worden. Er flucht wie ein Rasender, steht mühsam auf und blickt umher. Die Alte ist nicht mehr hinter ihm. Ist sie in eine Öffnung des Bodens versanken oder durch die in dichten Wolken sich durcheinander wälzenden Dunstmassen entflohen? Der Hund befindet sich noch an der Stelle. Er steht auf den Hinterpfoten mit offenem Maule. Die Laterne ist erloschen. »Immer vorwärts«, brummt Dr. Trifulgas. Der ehrliche Mann hat seine 120 Fretzers erhalten, er muß sie auch verdienen. Auf die Entfernung einer halben Kerze nur ein leuchtender Punkt. Das ist die Lampe des Sterbenden, vielleicht des Toten. Ja, dort erhebt sich das Haus des Kringelbäckers. Die Alte hat mit dem Finger danach hingewiesen, ein Irrtum ist nicht möglich. Inmitten der pfeifenden Fritz und der durch das Getöse des Sturmes klatschenden Flachs stolpert und quält sich der Doktor weiter. Immer deutlicher tritt das inmitten offenen Landes gelegene Haus aus der Dunkelheit hervor. Es ist merkwürdig zu sehen, wie sehr es dem des Doktors, dem 6-4-Hauses in Luktrop, ähnelt, dieselbe Anordnung der Fenster und der Fronte, sogar dieselbe kleine Bogentür. Der Doktor Trifulgas beeilt sich, so gut es das Wetter zulässt. Die Tür steht angelehnt, er braucht sie nur aufzustoßen. Er stößt sie auf, tritt ein, und der Wind wirft sie ungeschlacht hinter ihm zu. Draußen heult der Hund Hurzhof und ist dann zeitweilig wieder still, wie der Kantor, wenn die Litanei gesungen wird. Sonderbar! Man möchte sagen, Dr. Trifulgas sei in sein eigenes Haus zurückgekommen. Verirrt hatte er sich aber jedenfalls nicht, hatte keinen Weg im Bogen gemacht. Er befindet sich bestimmt im Karnintale, nicht in Luktrop. Und doch, hier ist ganz derselbe niedrige, gewölbte Korridor, dieselbe hölzerne Wendeltreppe mit dicker, vom vielen Anfassen abgenützter Leitstange. Er geht hinauf, kommt nach einem Absatze, steht dann vor der Tür, durch welche, ganz wie im 6-4-Hause, unten ein Lichtschein hindurchdringt. Ist es eine Sinnestäuschung? In dem schwachen Lichtschein erkennt er sein Zimmer wieder, zur rechten das gelbe Kanapee, zur linken die Birnbaumkommode, den eisenbeschlagenen Geldkasten, in den er die 120 Fretzers zu versenken gedachte. Da ist auch sein Lehnstuhl mit den lederüberzogenen Kopflehnen, der Tisch mit den gedrechselten Füßen und darauf, neben der schon halb erlöschenden Lampe, das dicke Buch, von dem man die Seite 197 aufgeschlagen sieht. »Was hab ich denn?« knurrt er. Was er hat? Er hat Furcht. Seine Pupille ist erweitert, sein Körper zusammengezogen, wie verkleinert. Ein eisiger Schweiß durchkältet ihm die Haut, über welche eisige Schauer laufen. Aber so eile doch, aus Mangel an Öl wird die Lampe erlöschen, der Sterbende auch. Ja, das ist das Bett, sein Bett mit Säulen, mit Baldachin und ebenso breit wie lang, geschlossen mit großblumigen Vorhängen. Ist es denkbar, dass es das Siechenbett eines armseligen Kringelbäckers wäre? Mit zitternder Hand ergreift Dr. Trifulgas die Vorhänge, er zieht sie zurück und blickt hinein. Den Kopf außerhalb der Pfühle liegt der Sterbende unbeweglich, als hätte er eben den letzten Atem ausgehaucht. Der Doktor bückt sich über ihn. Ah, welcher Aufschrei, dem draußen das unheimliche Gebell des Hundes antwortet! Der Sterbende? Das ist nicht der Kringelbäcker Wortkativ. Das ist ja der Doktor Trifulgas. Er ist es, der einen Schlaganfall erlitten. Er selbst. Eine Gehirnapoplexie mit plötzlicher Ansammlung wässriger Flüssigkeiten in den Gehirnhöhlen und mit Lähmung des Körpers auf der, dem Sitze der Verletzung entgegengesetzten Seite. Ja, er ist es, der nun selbst im Sterben liegt. Der Dr. Trifulgas ist wie von Sinnen, er fühlt sich verloren. Die Zufälle des Kranken mehren sich von Minute zu Minute. Nicht allein die willkürlichen Bewegungen werden weiter und weiter gelähmt, auch der Herzschlag und die Atmung fangen schon an, auszusetzen. Und doch hat er noch nicht völlig das Bewusstsein eingebüßt. Was tun? Die Blutmenge durch einen Aderlass vermindern? Der Dr. Trifulgas ist tot, wenn er zauderte. Jener Zeit ließ man noch fleißig zur Ader, und ganz wie heute heilten die Ärzte von einem Schlaganfalle alle diejenigen, welche nicht daran sterben. Der Dr. Trifulgas ergriff sein Besteck, holte die Lanzette heraus und öffnete eine Vene seines zweiten Ichs. In seinem Arme fließt kein Blut mehr. Er frottiert ihm energisch die Brust. Die Bewegung der Seinigen hört dafür auf. Er wärmt ihm die Füße mit heißen Steinen. Die Seinen werden dabei eiskalt. Da erhebt sich sein Doppelgänger noch einmal, dreht sich ein wenig um und fängt an zu röcheln. Der Dr. Trifulgas stirbt trotz aller Hilfsmittel, die ihm die Wissenschaft liefern kann, unter seinen eigenen Händen. Fried, Flack. Am Morgen fand man im 6-4-Hause noch einen Leichnam vor, den des Dr. Trifulgas. Er wurde aufgebahrt, und man fuhr ihn mit großer Feierlichkeit nach dem Friedhofe von Luktrop, nach so vielen anderen, die er lege artis vorausgesendet hatte. Was den alten Hurzhof betrifft, so geht von ihm das Gerücht, er streife mit der wieder angezündeten Laterne im Lande umher und heule, wie ein herrenloser Hund zu heulen pflegt. Ich weiß nicht, ob es wahr ist, es kommen aber im Lande Wolsinien und vorzüglich in der Nähe von Luktrop gar merkwürdige Dinge vor. Übrigens wiederhole ich, dass niemand diese Stadt auf einer Karte suche. Die besten Geographen haben noch nicht darüber einig werden können, unter welchem Breitengrade, nicht einmal unter welchem Längengrade sie liegt. Ende von Fried Flack von Jules Verne. Der Vorzugsschüler von Josef Roth. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Vorzugsschüler von Josef Roth. Des Briefträgers Andreas Wanzels Söhnchen, Anton, war ein ganz merkwürdiger Junge. Sein schmales, blasses Gesichtchen mit den geradezu markanten Zügen war von einem äußerst kargen, weißgelben Haarschopf gekrönt. Eine hohe Stirn thronte ehrfurchtgebietend über dem kaum sichtbaren weißen Brauenpaar, und darunter sahen zwei blassblaue, tief sitzende Äuglein sehr altklug und ernst in die Welt. Ein Zug der Verbissenheit trotzte in den schmalen, blassen, zusammengepressten Lippen, und nur das hübsche, regelmäßige Kinn war das einzig Sympathische an Anton Wanzel. Der Kopf wackelte auf einem dünnen Halse, der ganze Körperbau war schmächtig und zart. Zu der ganzen Gestalt bildeten nur die starken roten Hände, die an den dünn gebrechlichen Handgelenken wie lose angeheftet schlenkerten, einen sonderbaren Gegensatz. Anton Wanzel war stets nett und reinlich gekleidet. Kein Stäubchen auf seinem Rock, kein Loch im Strumpf, keine Narbe, kein Ritz auf dem schmalen, blassen Gesichtchen. Anton Wanzel spielte selten, raufte nie mit den Buben und stahl keine roten Äpfel aus Nachbars Garten. Anton Wanzel lernte nur. Seine Bücher und Hefte waren fein säuberlich in knatterndes weißes Packpapier gehüllt. Auf dem ersten Blatt stand in der für ein Kind seltsam kleinen, netten Schrift sein Name. Seine glänzenden Zeugnisse lagen feierlich gefaltet in einem großen, ziegelroten Kuvert, dicht neben dem Album mit den wunderschönsten Briefmarken, um die Anton viel mehr beneidet wurde als um seine Zeugnisse. Anton Wanzel war kein glückliches Kind. Ein brennender Ehrgeiz verzehrte ihn. Ein eiserner Wille zu glänzen, alle seine Kameraden zu überflügeln, zermalmte seine schwachen Knochen. Vorderhand hatte Anton nur ein Ziel. Er wollte Aufseher werden. Das war nämlich zur Zeit ein anderer, ein minder guter Schüler, dessen respektables Alter jedoch im Klassenlehrer ein gewisses Vertrauen geweckt hatte. Der Aufseher hatte eine ganz merkwürdige Vorliebe für Farbenstifte und Tinten, für Kanarienvögel, Tauben und junge Küchlein. Geschenke solcher Art konnten ihn leicht bestechen, und der Geber durfte nach Herzenslust lärmen, ohne angezeigt zu werden. Hier konnte Anton Wanzel eingreifen. Er stellte sich moralisch entrüstet, erzählte alles dem Lehrer und wurde Aufseher. Anton Wanzel saß sehr gerne auf dem schwarzen Katheder. Es war so ein wonniges Gefühl, von einer respektablen Höhe aus das ganze Zimmer zu überblicken, mit dem Bleistift zu kritzeln, hie und da Mahnungen auszuteilen und ein bisschen Vorsehung zu spielen, indem man ahnungslose Polterer aufschrieb, der gerechten Strafe zuführte und im Vorhinein wußte, wen das Schicksal ereilen werde. Man wurde vom Lehrer ins Vertrauen gezogen, durfte Schulhefte tragen, konnte wichtig erscheinen, genoss ein Ansehen. Dabei konnte er aber keinesfalls ein Schmeichler genannt werden. Er bewahrte äußerlich stets feine Würde, bewies den Lehrern Aufmerksamkeiten, als wären es Gefälligkeiten, half ihnen in die Überröcke mit einem ruhigen Stolz, und alles, was er tat, hatte den Charakter eine Amtshandlung. Zu Hause hieß er Tonerl und galt als Respektperson. Sein Vater hatte das charakteristische Wesen eines kleinstädtischen Briefträgers, halb Amtsperson, halb privater Geheimsekretär und Mitwisser mannigfaltiger Familiengeheimnisse, ein bisschen würdevoll, ein bisschen untertänig, ein wenig stolz, ein wenig trinkgeldbedürftig. Er hatte den charakteristischen, geknickten Gang der Briefträger, scharrte mit den Füßen, war klein und dürr wie ein Schneiderlein, hatte eine etwas zu weite Amtskappe und zu lange Hosen an, war aber im Übrigen ein recht anständiger Mensch und erfreute sich bei Bürgern und Vorgesetzten eines gewissen Ansehens. Seinem einzigen Söhnchen bewies Andreas Wanzel eine Hochachtung, wie er sie nur noch vor dem Herrn Postverwalter hatte. Ja, dachte sich oftmals Herr Wanzel an seinen freien Sonntagnachmittagen, der Herr Bürgermeister zum Beispiel ist eben nur Bürgermeister. Aber was mein Anton noch alles werden kann, Bezirkskommissär, Gymnasialdirektor und vielleicht gar Postverwalter? Wenn er solche Gedanken seiner Frau gegenüber äußerte, so seufzte diese bloß ein bisschen und sagte, ja, ja. Denn Frau Margarete Wanzel hatte einen großen Respekt vor ihrem Mann und, wenn sie schon einen Briefträger hoch über alle Dutzend Menschen stellte, wie nun gar einen Postverwalter. Anton Wanzel aber war nicht gut. Er hatte keine Liebe, er fühlte kein Herz. Er gab keine Liebe und verlangte nach keiner. Nie hatte er das Bedürfnis nach einer Zärtlichkeit, einer Liebkosung. Er war nicht wehleidig, er weinte nie. Anton Wanzel war so brav, dass er keine Tränen hatte. So wurde Anton Wanzel älter. Oder er wuchs heran. Denn jung war Anton nie gewesen. Anton Wanzel änderte sich auch nicht auf dem Gymnasium. Nur in seinem Äußeren war er noch sorgfältiger geworden. Er war weiter der Vorzugsschüler, der Musterknabe, fleißig, sittsam und tugendhaft. Er beherrschte alle Gegenstände gleich gut und hatte keine sogenannten Vorlieben, weil er überhaupt nichts hatte, was mit Liebe zusammenhing. Nichtsdestoweniger deklamierte er Schiller mit feurigem Pathos und beinahe künstlerischem Schwung, spielte Theater bei verschiedenen Schulfeiern, sprach sehr altklug und weise von der Liebe, verliebte sich aber selber nie und spielte den jungen Mädchen gegenüber die langweilige Rolle des Mentors und Pädagogen. Aber er war ein vorzüglicher Tänzer, auf Kränzchen gesucht, von tadellos lackierten Manieren und Stiefeln, steif gebügelter Haltung und Hose, und seine Hemdbrust ersetzte an Reinheit, was seinem Charakter an dieser Eigenschaft fehlte. Seinen Kollegen half er stets, aber nicht, weil er helfen wollte, sondern aus Furcht, er könnte einmal auch was vom andern brauchen. Seinen Lehrern half er weiter in die Überröcke, war stets bei der Hand, wenn man ihn brauchte, aber ohne Aufsehen zu erregen, und trotz seines kränklichen Aussehens wurde er nie krank. Nach der glänzend bestandenen Matura, den obligaten Glückwünschen, den elterlichen Umarmungen und Küssen, dachte Anton Wanzel über die weitere Richtung seiner Studien nach. Theologie. Dazu hätte er sich vielleicht am besten geeignet, dazu befähigte ihn seine blasse Scheinheiligkeit. Aber Theologie, wie leicht konnte man sich da kompromittieren? Arzt werden, dazu liebte er die Menschen zu wenig. Advokat wäre er gerne geworden, Staatsanwalt am liebsten, aber Jurisprudenz, das galt nicht für ideal. Dagegen war man Idealist, wenn man Philosophie studierte, und zwar Literatur. Ein Bettelberuf, sagten die Leute, aber man konnte zu Stellung und Ansehen kommen, wenn man es geschickt anstellte. Und etwas geschickt anstellen, das konnte Anton. Anton war also Student. aber einen so soliden Studenten hatte die Welt noch nicht gesehen. Anton Wanzel rauchte nicht, trank nicht, schlug sich nicht. Freilich, einem Verein musste man angehören. Anton musste Kollegen haben, die er überflügeln konnte. Er musste ein Amt haben, glänzen, Vorträge halten. Und wenn auch die anderen Anton ins Gesicht lachten, ihn einen Stubenhocker und Büffler nannten, so hatten sie doch im Stillen einen gewaltigen Respekt vor dem jungen Menschen, der noch in den grünen Semestern steckte und ein so ungeheures Wissen besaß. Auch bei den Lehrern fand Anton Achtung. Dass er klug war, erkannten sie auf den ersten Blick. Er war übrigens ein äußerst notwendiges Nachschlagewerk, ein wandelndes Lexikon. Er wusste alle Bücher, Verfasser, Jahreszahlen, Verlagsbuchhandlungen. Er kannte alle neuen, verbesserten Auflagen. Er war ein Schnüffler und Bücherwurm. Er hatte aber eine scharfe Kombinationsgabe, war ein bisschen Stoffhuber. Was den Professoren aber am meisten behagte, war eine wahrhaft köstliche Naturgabe. Er konnte nämlich stundenlang mit dem Kopf nicken, ohne zu ermüden. Er gab immer recht. Dem Professor gegenüber kannte er keinen Widerspruch. Und so kam es, dass Anton Wanzel in den Seminarübungen eine bekannte Figur ward. Er war stets gefällig, immer ruhig und dienstbeflissen. Er fand unauffindbare Bücher wieder, schrieb Zettel aus und Vortragsankündigungen, aber auch Überröcke hielt er weiter, war Schweizer, Türsteher, stabilisierter Professorenbegleiter. Nur auf einem Gebiete hatte Anton Wanzel sich noch nicht hervorgetan, auf dem der Liebe. Aber er hatte ja kein Bedürfnis nach Liebe. Freilich, wenn er so im Stillen überlegte, so fand er, dass erst der Besitz eines Weibes ihm bei Freunden und Kollegen die vollkommenste Achtung verschaffen konnte. Dann erst würden die Spötteleien aufhören, dann stände er Anton da, ehrfurchtgebietend, hochgeachtet, unerreichbar, das Muster eines Mannes. Und auch seine unermeßliche Herrschsucht verlangte nach einem Weibe, das ihm völlig ergeben wäre, das er kneten und formen konnte nach seinem Willen. Anton Wanzel hatte bis jetzt gehorcht. Nun wollte er einmal befehlen. In allem Gehorchen würde ihm nur ein liebendes Weib. Man musste es nur geschickt anstellen. Und etwas geschickt anstellen, das konnte Anton. Die kleine Mitzi Schienagel war Miederverkäuferin bei Popper, Eibenschütz und Co. Sie war ein nettes, dunkles Ding mit großen, braunen Rehaugen, einem schnippischen Näschen und einer etwas zu kurzen Oberlippe, so daß das blitzblanke Mäuschengebiss schimmernd hervorblinkte. Sie war schon wie verlobt, und zwar mit Herrn Julius Rainer, Kommiss und Spezialisten in Krawatten und Schnupftücher, ebenfalls bei der Firma Popper, Eibenschütz und Co. An dem sauberen, jungen Manne fand Mitzi zwar ein ziemliches Wohlgefallen, aber als den Gatten der Mitzi Schienagel konnte sie sich ihn unmöglich vorstellen. Mitzi musste einen Mann von höherer sozialer Stellung haben, zu dem sie aufblicken konnte. Das echt weibliche Wesen, dessen angeborenen Takt ein Mann erst durch höhere Bildung erwerben muß, empfand manche Seiten des Spezialisten in Krawatten und Schnupftücher doppelt unangenehm. Am liebsten wäre der Mitzi Schienagel ein junger Student gewesen, einer von den vielen bunt bekappten jungen Leute, die draußen nach Geschäftsschluss auf die weiblichen Angestellten warteten. Mitzi hätte sich so gerne von einem Herrn auf der Straße ansprechen lassen, wenn nur der Julius Rainer nicht so furchtbar Acht gegeben hätte. Aber da hatte gerade ihre Tante, Frau Marianne Wondrack in der Josefstadt, einen neuen, liebenswürdigen Zimmerherrn bekommen. Herr Anton Wanzel war zwar sehr ernst und gelehrt, aber von einer zuvorkommenden Höflichkeit, besonders Fräulein Mitzi Schienagel gegenüber. Sie brachte ihm an den Sonntagnachmittagen den Jausenkaffee in seine Stube, und der junge Herr dankte immer mit einem freundlichen Wort und einem warmen Blick. Ja, Einmal lud er sie sogar zum Sitzen ein, aber Mizi dankte, murmelte etwas von nicht stören wollen, errötete und schlüpfte etwas verwirrt ins Zimmer der Tante. Als Herr Wanzel aber einmal auf der Straße grüßte und sich anschloß, ging Mizi sehr gerne mit, machte sogar einen kleinen Umweg, um zu ihrer Wohnung zu gelangen, verabredete mit Herrn Stut viel Anton Wanzel ein Stelldichein am Sonntag und zankte am nächsten Morgen mit Herrn Julius Rainer. Anton Wanzel erschien einfach, aber elegant gekleidet, sein fades, blasses Haar war heute sorgfältiger gescheitelt als je, aber eine kleine Erregung war seinem blassen, schmalen Gesichte doch anzumerken. Er saß im Stadtpark neben Mizi Schienagel und dachte angestrengt darüber nach, was er eigentlich reden sollte. In einer solch fatalen Situation war er noch nie gewesen. Aber Mizi wußte zu plaudern. Sie erzählte das und jenes. Es wurde Abend, der Flieder duftete, die Amsel schlug, der Mai kicherte aus dem Gebüsch. Da vergaß sich Mizi Schienagel und sagte etwas unvermittelt: »Du, Anton, liebst du mich auch so?« Herr Anton Wanzel erschrak, Mizi Schienagel noch mehr. Sie wollte ihr glühendes Gesichtchen irgendwo verbergen und wußte kein besseres Versteck als Herrn Anton Wanzels Rockklappen. Dem Herrn Wanzel war so etwas noch nie passiert. Seine steife Hemdbrust knackte vernehmlich, aber er faßte sich bald. Einmal mußte es doch sein. Als er sich beruhigt hatte, fiel ihm etwas Vortreffliches ein. »Ich bin Dien, du bist Min«, zitierte er halblaut, und daran knüpfte er einen kleinen Vortrag über die Periode der Minnesänger. Er sprach mit Pathos von Walter von der Vogelweide, kam auch auf die erste und zweite deutsche Lautverschiebung, von da auf die Schönheit unserer Muttersprache und, ohne einen rechten Übergang, auf die Treue der deutschen Frauen. Mizi lauschte angestrengt, sie verstand kein Wort, aber das war eben der Gelehrte, so mußte ein Mann wie Anton Wanzel eben sprechen. Aber vor lauter Liebe und Frühling hielt sie es nicht länger aus und unterbrach Antons wunderschönen Vortrag durch einen recht angenehmen Kuss auf die blassen Lippen Wanzels, den dieser zu erwidern nicht minder angenehm fand. Bald regnete es Küsse. Anton Wanzel war überwältigt. Er war froh, als ihn Mizi nach einem Dutzend heißer Umarmungen entlassen hatte. Seit jenem denkwürdigen Tage liebten sie einander. Herr Anton Wanzel hatte sich bald gefunden. Er lernte an Wochentagen und liebte an Sonntagen. Seinem Stolze schmeichelte es, von einigen Bundesbrüdern mit Mizi gesehen und mit einem vieldeutigen Lächeln begrüßt worden zu sein. Er war fleißig und ausdauernd, und nach einem Jahre noch war Herr Anton Wanzel Doktor. Als Probekandidat kam er ins Gymnasium, von den Eltern brieflich bejubelt, von den Professoren wärmstens empfohlen, von seinem Direktor herzlich begrüßt. Sabäus Kreitmeier war Direktor des zweiten KK-Staatsgymnasiums, ein Philologe von Ruf, mit vielen sogenannten Verbindungen, bei den Schülern beliebt, bei den Vorgesetzten gut angeschrieben und verkehrte in der besten Gesellschaft. Seine Frau Cäcilie wußte ein großes Haus zu führen, veranstaltete Abende, die den löblichen Zweck hatten, das einzige Töchterchen des Hauses unter die Haube zu bringen. Regierungsrat Kreitmeier war, wie die meisten Gelehrten alten Schlages, ein Pantoffelheld. Er fand alles richtig, was seine würdige Frau Cäcilie anordnete, und glaubte an sie wie an die alleinselig machenden Regeln der lateinischen Grammatik. Seine Lavinia war ein sehr gehorsames Kind, las keine Romane, beschäftigte sich nur mit der antiken Mythologie und verliebte sich nichtsdestoweniger in ihren jungen Klavierlehrer, den Virtuosen Hans Pauli. Hans Pauli war eine echte Künstlernatur. Das naive Kindergemüt Lavinias hatte es ihm angetan. Er war in der Liebe noch recht unerfahren, Lavinia war das erste weibliche Wesen, mit dem er stundenlang zusammensaß. Bei ihr fand er die Bewunderung, die ihm sonst nicht sehr oft zuteil wurde, und wenn auch die Direktorstochter nicht schön zu nennen war, sie hatte eine zu breite Stirne und wässerige, farblose Augen, so konnte man sie doch nicht schon ihrer Natur wegen gerade unhübsch heißen. Hans Pauli träumte zudem von einer deutschen Frau, hielt viel auf die Treue und verlangte, wie die meisten Künstler, ein Weib, bei dem er seine Launen austoben, aber auch Trost und Erholung finden könnte. Nun schien ihm Lavinia am besten dazu geeignet, und da noch um sie der Zauberknospen der Jugend wehte, schlug die Künstlerfantasie Herrn Hans Pauli ein Schnippchen, und der angehende Virtuose von Ruf verliebte sich schnurstracks in Fräulein Lavinia Kreitmeier. Wie es um die beiden stand, erkannte Herr Anton Wanzel gleich am ersten Abend, den er im Kreitmeierschen Hause zubrachte. Lavinia Kreitmeier gefiel ihm nicht im geringsten. Aber der Instinkt, mit dem Vorzugsschüler des Lebens stets ausgerüstet sind, sagte ihm, dass Lavinia eine gar passende Frau für ihn wäre und der Herr Direktor ein noch passenderer Schwiegervater. Diesen kindischen Künstler Pauli konnte man leicht an die Luft setzen. Herr Anton Wanzel hatte es auch nach einer halben Stunde herausgefunden, dass Frau Cäcilie die wichtigste Rolle im Hause spielte. Wollte er die Hand der Lavinia, so musste er zuerst das Herz der Mutter gewinnen. Und da er sich auf die Unterhaltung würdiger Matronen besser verstand als auf die jungen Mädchen, so verband er nach der alten lateinischen Regel das Dulce mit dem Utile und machte den Kavalier der Frau Direktor. Seinem Rivalen Hans Pauli gegenüber benahm sich Anton mit kühler, ironisierender Höflichkeit. Dem Musiker verriet sein künstlerisches Feingefühl, mit wem er es zu tun habe. Aber Hans Pauli war kein Diplomat. Er äußerte stets unverhohlen seine Meinung. Anton blieb kühl und sachlich, Pauli erhitzte sich. Anton rückte mit dem schweren Geschütz der Gelehrsamkeit ins Feld, gegen die Pauli, ungebildet wie die meisten Musiker, nichts ausrichten konnte. Fräulein Lavinia schwärmte zwar für Bach und Beethoven, aber als rechte Tochter eines Philologen von Ruf hatte sie eine gleich große Verehrung für die Wissenschaft. Anton Wanzel war ein Mann, auf den der Vater große Stücke hielt, von dem die Mutter entzückt war. Lavinia war eine gehorsame Tochter, und als Herr Kreitmeier ihr einmal ernstlich riet, den Herrn Wanzel nicht auszuschlagen, stimmte sie zu. Die Verlobung wurde auf den Geburtstag der Lavinia angesetzt. Hans Pauli aber verstand jetzt die Tragik von Künstlers Erdenwallen. Schwach wie er war, glaubte er, fliehen zu müssen. Er reiste nach Amerika, spielte in Kinos und Bars und war bald verschollen. An einem wunderschönen Juniabend wurde im Kreitmeierschen Hause die Verlobung gefeiert. Herr Anton strahlte bräutigamlich an der Seite der etwas ernst blickenden Lavinia. Toaste wurden gehalten, Becher erklangen, Hochrufe dröhnten durch die weit geöffneten Fenster mitten hinein in das Tuten der Autos. Draußen rauschten die Wellen der Donau ihr uraltes Lied vom Werden und Vergehen. Mitzi Schienagel stand am Ufer. Sie fürchtete sich nicht vor dem tiefdunklen Wasser drunten. Drin mußte es wohlig und weich sein, man stieß sich nicht an Kanten und Ecken wie auf der dummen Erde droben. Und nur Fische gab es dort, stumme Wesen, die nicht so entsetzlich lügen konnten wie die bösen Menschen. Stumme Fische, stumm, auch ihr Kindchen war stumm, totgeboren. »Es ist am besten so«, hatte Tante Marianne gesagt. Ja, es war wirklich am besten. Wenn das Kleine lebte, müsste auch sie leben, die Mutter. Aber so... Und das Leben war doch schön, heute vor einem Jahre. Durch die nächtliche Stille klang plötzlich ein Lied aus tiefen Männerkehlen. Deutliche Schritte waren vernehmbar. Antons Bundesbrüder kamen näher. Herr Studjur Xandl Hummer, hoch in den 30ern, im 18. Semester, trat nahe an Mizi heran und bot ihr den Arm. Mizi Schienagel sah trübe und gleichgültig in das hässliche, aufgedunsene Gesicht. Ein jäher Gedanke durchzuckte ihr Hirn. Mizi Schienagel lachte, ein gelles, schneidendes Lachen. Nur noch einen Blick warf sie ins Wasser und starrte dann in die Luft. Dann ging sie mit. Am nächsten Morgen brachte sie Xandl in die Pension zu Tante Vatschlava Jantschik am Spittel. Herr Anton Wanzel war mit seiner jungen Frau von der Ferien- und Hochzeitsreise zurückgekehrt. Er war ein gewissenhafter, strenger, gerechter Lehrer. Er wuchs in den Augen des Landesschulrates, spielte eine Rolle in der besseren Gesellschaft. Sein Gehalt stieg und stieg. Seine Eltern hatten ihm den Gefallen erwiesen und waren kurz nach ihrer Hochzeit gestorben. Herr Anton Wanzel aber ließ sich jetzt zur größten Verwunderung aller in seine Heimatstadt versetzen. Das kleine Gymnasium verwaltete dort ein alter Direktor, ein lässiger Mann, alleinstehend, ohne Weib und Kind, der nur in der Vergangenheit lebte und auf dessen Tod man im Landesschulrat wartete. Anton Wanzel kam und nahm die Verwaltung in seine Hand. Er war Rangältester, wurde Sekretär, schrieb Berichte an die Behörden, kam hie und da nach Wien und sprach vor. Er erzählte von seinem Direktor mit einem bedauernden Unterton in der Stimme und verstand es vortrefflich, seine Tätigkeit ins hellste Licht zu rücken. Und Frau Cäcilie Kreitmeier besorgte das Übrige. Gerade spazierte der alte Direktor in den Parkanlagen der Schule mit seinem Sekretär Dr. Wanzel, als der Schuldiener herankam und ein mächtiges Kuvert mit amtlichem Siegel überreichte. Der Direktor erbrach es zitternd, warf einen kurzen Blick darauf und sank in die Arme seines Sekretärs. Dem Herrn Direktor Anton Wanzel ging es gut. Sein Ehrgeiz ruhte seit Jahren. Manchmal dachte er wohl an eine Universitätsprofessur, die er hätte erreichen können, aber dann hatte er sich die Sache überlegt. Er war mit sich sehr zufrieden und noch mehr mit den Menschen. Manchmal, im tiefsten Winkel seines Herzens, lachte er über die Leichtgläubigkeit der Welt, aber seine blassen Lippen blieben stets geschlossen. Selbst wenn er allein war, lachte er nicht. Er fürchtete, die Wände könnten ihn verraten. Kinder hatte er nicht, sehnte sich auch nicht nach ihnen. Zu Hause war er der Herrscher, seine Gemahlin blickte bewundernd zu ihm empor, seine Schüler verehrten ihn. Nur nach Wien kam er schon lange nicht mehr. Seit jener Nacht, in der ihm etwas höchst Fatales passiert war. Damals war ihm an der Ecke der Kärntnerstraße ein aufgeputztes Frauenzimmer begegnet und hatte gelacht. Lange klang dieses gelle Lachen Herrn Anton im Ohr. Direktor Wanzel lebte noch lange glücklich an der Seite seiner Frau, aber seine überspannten Kräfte ließen mählich nach. Nun, der Ehrgeiz nicht mehr da war und seinen Körper straffte, plagten ihn zunehmendes Alter und Schwäche. Eine Lungenentzündung warf ihn eines Tages aufs Bett, das sein Sterbelager sein sollte. Nach wenigen Wochen starb Anton Wanzel. Alle Schüler waren gekommen, alle Bürger des Städtchens, Kränze umhüllten den Sarg, Reden wurden gehalten, Abschiedsworte nachgerufen. Anton Wanzel aber lag drinnen im schwarzen Metallsarg und lachte. Anton Wanzel lachte zum ersten Male. Er lachte über die Leichtgläubigkeit der Menschen, über die Dummheit der Welt. Hier durfte er lachen. Die Wände seines schwarzen Kastens konnten ihn nicht verraten. Und Anton Wanzel lachte, lachte stark und herzlich, während droben seine Schüler das alte Lied anstimmten. Üb immer Treu und Redlichkeit bis an dein kühles Grab. Ende von Der Vorzugsschüler von Josef Roth. Die Abelsberger der Majestät aus Die Abelsberger Chronik von Peter Rossegger. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im April 2010. Die Abelsberger der Majestät von Peter Rossegger. Geschehen muß was, sprach der Vorstand im Hohen Rate zu Abelsberg. Denn warum muß was geschehen? Weil uns oberen Orts ist kundgemacht worden, daß sie in 3 Tagen durchfährt. Sie hat's gern, wenn was ist, und von den Abelsbergern wird was erwartet. Aber was? Ich hab noch keinen blassen Nebel davon, rief der Hirschenwirt. Ist dir was eingefallen, Vorstand? Bei einem Haar wär mir was eingefallen, berichtete dieser. Just ein bissel ist mir die Nacht zu kurz geworden. Die ganze Nacht hab ich mich zerstudiert, daß mein Weib schon toll ist worden, und grad wie mir was will in den Kopf kommen, geht der Morgenstern auf, und aus ist's, gar ist's mit dem Ausdenken. »Darf ich reden?« fragte der Färbermeister. »So viel du willst«, sagte der Vorstand, »ich weiß eh nichts mehr.« So sagte der Färber. »Was werden wir denn machen? Ich denk, so ein Volksfest richten wir her. Die Oberziller Musikbande, den Zitternschlager Maxl, einen Triumphbogen da oben bei der Maut, ein paar Baumkraxler, ein paar rinnende Weinbrunnen, und wenn sie kommen, daß ein feister Ochs niedergeschlagen wird auf dem Platz.« Die Idee war groß. Er blickte in die Runde des Hohen Rates. Aber der Rat Hufschmied stand auf und sagte, »Das ist nichts, das hat sie 100-mal schon gesehen, und besser, als wir's zu Weg bringen. Das Triumphbogen bauen ist keine Kunst, wo so viel greisig zu handen ist als wie bei uns, und das Ochsen niederschlagen auch nicht. Wir müssen in die Zeitung hineinkommen, wir müssen was machen, was die Majestät noch nicht gesehen hat, was Kopf und Fuß hat und was den Abelsbergern er macht. Na ja, versteht sich, daß ich was weiß. Unser Volk im Feiertag in seinen Lustbarkeiten vorstellen, auf das halte ich nichts. Die Herrschaften, wenn sie nie was anderes sehen, täten leicht glauben, hierzuland hätten wir allerweil Sonntag. Bei ihrer Arbeit muß man den Leuten zuschauen, das wird die hohen Herrschaften unterhalten, und sie lernen was dabei. Deswegen sag ich, dass wir da Oberabelsberg an beiden Seiten der Landstraße in Gruppen die Arbeiter als den Landmann, den Handwerker, den Jäger, den Halter, den Holzhauer und wie sie halt alle sind, mit ihren Verrichtungen aufstellen, und wenn die Wägen kommen, sollen die Leute flink arbeiten. Das ist mein Rat. Der Mann, der die Schrift führte, wollte sofort in die Chronik schreiben, daß am 24. August des Jahres 1828 nach Christi Geburt im Rate zu Abelsberg eine gescheite Rede gehalten worden wäre. Der Vorstand nahm nun das Wort und sagte, »Ich halte nichts darauf, daß unser Volk allemal im Feiertag und Lustbarkeit da ist. Die hohen Herrschaften lernen nichts dabei. Den Leuten muß man bei ihren Arbeiten zuschauen, und so ist meine Meinung, daß da oben an der Landstraße Arbeitsleute aufgestellt werden sollen. Der Bauer, der Schlosser, der Rastelbinder und wie sie halt alle nacheinander her sind, und daß sie fleißig arbeiten, wenn die Wägen vorüberfahren. Sind die Männer damit einverstanden?« »Vorstand«, rief ihm der Rat Schneider zu, »für das wirst du Baron.« Der Hufschmied machte ein langes Gesicht. Der Vorschlag des Vorstandes wurde angenommen. Nun gab's ein paar Tage lang Arbeit über Arbeit. Den Rastelbinder brauche man eigentlich nicht dabei, bedeutete einer dem Vorstand, denn es wäre keine einheimische Figur, die käme nur so zu gelegener Zeit aus Slowakien daher. Aber der Handel und Wandel des Landes müsse zum Ausdrucke kommen, daß die Majestät ein vollständiges Bild von dem Leben und Treiben der Bevölkerung gewinne. Es wäre nur zu verhüten, daß nichts dabei vorkäme, was auf den Landesvater einen unangenehmen Eindruck machen könne. Und am vierten Tage sollte die Durchfahrt des Kaisers Franz stattfinden. Des alten Kaisers Franz, der noch auf keiner Eisenbahn fahren konnte, der im Gerüttel feiner Wagen, im Zeremoniengetaumel seines Gefolges, im plebejischen Staube der Straßen über Land reisen mußte, wollte er die Zustände seines Reiches prüfen und von seinen treuen Völkern einmal Huldigungen entgegennehmen. Er hatte Feste und Aufzüge ihm zur Ehr gebracht, nicht ungern, denn für gar manches war ihm das Bewusstsein seiner Kaiserwürde eine hohe Genugtuung. So bewegte sich um 11 Uhr des 28. August die Wagenburg gen Abelsberg heran. Eine halbe Stunde vor dem Städtchen begannen die Wunder. Auf dem Felde ackerten Bauern und säelten Korn, gleich daneben klangen die Sicheln der Schnitter, die Sensen der Mäder, und die Arbeiter hatten ihre bunteste Sonntagstracht an. Am Berge war ein Stollen, aus welchem flinke Knappen reines Erz schafften, und ein paar Eisenhämmer schmiedeten Sensen, Pflüge und Schwerter. Im Wäldchen jodelte der Holzhauer und hallten stürzende Bäume. Der Hirte trieb eine Herde schöner, bekränzter Rinder über die Au, die Sennin molk unter dem Schatten einer Tanne ihre Kuh, und der Jäger schoss gerade im Augenblicke, als der kaiserliche Wagen herankam, einen ausgestopften Auerhahn vom Lerchbaum. Das Wunderbarste aber waren die Obstbauern, die von alten Holzbirnbäumen die feinsten Butteräpfel schüttelten, und die Winzer, welche aus Erlen- und Weidengebüsch Trauben schnitten. Es ging nicht anders, und wenn das ganze Land zusammengerückt sein sollte auf etliche Joch oberländischen Grundes, so mußte das Erz wohl einmal im eitlen Sand und der Wein aus Weidenstäben wachsen. So unerhört fruchtbar war der Boden bei Abelsberg, und der Obersthofmeister hauchte dem Kaiser zu: »Majestät, aber das ist ja prächtig, was Majestät für ein Land haben!« Seine Majestät, höchst erfreut von dem fröhlichen Aufzuge, wollte den Ortsvorsteher sprechen. Noch dauerten an beiden Seiten der Straße die Vorstellungen, auch ein Hochzeitszug und ein Taufgang war dabei, und Volkslieder wurden gesungen, und zum Schlusse, dort, wo der bekränzte Eingang prangte, kauerten etliche Krüppel, ein Kretin und ein paar alte, zerhauene und zerschossene Militärs mit Weib und Kind im Straßenstaub und wimmerten mit aufgehobenen Händen um Almosen. Denen war's ernst. Der Hof stutzte sehr, gar sehr stutzte er über eine solche durchaus nicht harmlose Pointe der Festlichkeit, und nach dem Ortsvorstande, der mit seinem Rate auf dem Marktplatze tief geknickt stand, wurde nicht mehr verlangt. Vor dem Tore des Posthauses standen 6 blumenstreuende Bauernmädchen, aber die Wagen rollten vorüber und hielten nicht in Abelsberg. Der Hohe Rat war außer Rand und Band. Das Bettelgesindel verhaftete er sofort, aber der Cretin grinste, und die alten Krieger mit ihren elenden Familien meinten, sie hätten gehört, daß das ganze Land bei dem Aufzuge vertreten sein sollte, und da hätten sie gedacht, die viele Armut, die da sei, gehöre sozusagen auch zum Lande. Sie hätten des Weiteren gerechnet auf etliche Silberbatzen oder einen warmen Löffel Suppe, was freilich eine ganz verfehlte Rechnung gewesen wäre. Der Bürgermeister wollte diese Leute, die das schöne Fest so jämmerlich verdorben hatten, in den Arrest sperren lassen. »Tu das, Vorstand«, sagte der Hufschmied, »brauchst gar nicht zuzusperren. Wenn die armen Haschern was zu essen kriegen, bleiben sie auch so.« Ist später Vorstand geworden, der Hufschmied. Ende von »Die Abelsberger der Majestät« von Peter Rosegger. Goethes zwiespältige Einstellung zur Gesellschaft. Aus der Rezension von Karl Grüns Buch »Über Goethe vom menschlichen Standpunkte«, Darmstadt 1846, von Friedrich Engels. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im April 2010. Goethes zwiespältige Einstellung zur Gesellschaft von Friedrich Engels. Wir können hier natürlich über Goethe selbst nicht ausführlich sprechen. Wir machen nur auf einen Punkt aufmerksam. Goethe verhält sich in seinen Werken auf eine zweifache Weise zur deutschen Gesellschaft seiner Zeit. Bald ist er ihr feindselig, er sucht der ihm Widerwärtigen zu entfliehen, wie in der Iphigenie und überhaupt während der italienischen Reise. Er rebelliert gegen sie als Götz, Prometheus und Faust, er schüttet als Mephistopheles seinen bittersten Spott über sie aus. Bald dagegen ist er ihr befreundet, schickt sich in sie, wie in der Mehrzahl der zahmen Xenien und vielen prosaischen Schriften, feiert sie, wie in den Maskenzügen, ja, verteidigt sie gegen die andrängende geschichtliche Bewegung, wie namentlich in allen Schriften, wo er auf die französische Revolution zu sprechen kommt. Es sind nicht nur einzelne Seiten des deutschen Lebens, die Goethe anerkennt gegen andere, die ihm widerstreben, es sind häufiger verschiedene Stimmungen, in denen er sich befindet. Es ist ein fortwährender Kampf in ihm zwischen dem genialen Dichter, den die Misere seiner Umgebung anekelt, und dem behutsamen Frankfurter Ratsherrnkind, respektive weimarischen Geheimrat, der sich genötigt sieht, Waffenstillstand mit ihr zu schließen und sich an sie zu gewöhnen. So ist Goethe bald kolossal, bald kleinlich, bald trotziges, spottendes, weltverachtendes Genie, bald rücksichtsvoller, genügsamer, enger Philister. Auch Goethe war nicht imstande, die deutsche Misere zu besiegen. Im Gegenteil, sie besiegte ihn, und dieser Sieg der Misere über den größten Deutschen ist der beste Beweis dafür, dass sie von innen heraus gar nicht zu überwinden ist. Goethe war zu universell, zu aktiver Natur, zu fleischlich, um in einer schillerschen Flucht ins Kantsche Ideal Rettung vor der Misere zu suchen. Er war zu scharfblickend, um nicht zu sehen, wie diese Flucht sich schließlich auf die Vertauschung der Platten mit der überschwänglichen Misere reduzierte. Sein Temperament, seine Kräfte, seine ganze geistige Richtung wiesen ihn aufs praktische Leben an, und das praktische Leben, das er vorfand, war miserabel. In diesem Dilemma, in einer Lebenssphäre zu existieren, die er verachten mußte, und doch an diese Sphäre als die einzige, in welcher er sich betätigen konnte, gefesselt zu sein, in diesem Dilemma hat sich Goethe fortwährend befunden. Und je älter er wurde, desto mehr zog sich der gewaltige Poet de Guerlasse hinter den unbedeutenden weimarischen Minister zurück. Wir werfen Goethe nicht à la Börne und Menzel vor, daß er nicht liberal war, sondern daß er zu Zeiten auch Philister sein konnte. Nicht, daß er keines Enthusiasmus für deutsche Freiheit fähig war, sondern daß er einer spießbürgerlichen Scheu vor aller gegenwärtigen großen Geschichtsbewegung sein stellenweise hervorbrechendes, richtigeres, ästhetisches Gefühl opferte. Nicht, daß er Hofmann war, sondern daß er zur Zeit, wo ein Napoleon den großen deutschen Augiasstall ausschwemmte, die winzigsten Angelegenheiten und Menüplaisir eines der winzigsten deutschen Höflein mit feierlichem Ernst betreiben konnte. Wir machen überhaupt weder vom moralischen noch vom Parteistandpunkte, sondern höchstens vom ästhetischen und historischen Standpunkte aus Vorwürfe. Wir messen Goethe weder am moralischen noch am politischen noch am menschlichen Maßstab. Wir können uns hier nicht darauf einlassen, Goethe im Zusammenhange mit seiner ganzen Zeit, mit seinen literarischen Vorgängern und Zeitgenossen in seinem Entwicklungsgange und in seiner Lebensstellung darzustellen. Wir beschränken uns daher darauf, einfach das Faktum zu konstatieren. Ende von Goethes zwiespältige Einstellung zur Gesellschaft von Friedrich Engels. Barbara von Josef Roth. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Barbara von Josef Roth. Sie hieß Barbara. Klang ihr Name nicht wie Arbeit? Sie hatte eines jener Frauengesichter, die so aussehen, als wären sie nie jung gewesen. Man kann ihr Alter auch nicht mutmaßen. Es lag verwittert in den weißen Kissen und stach von diesen ab durch eine Art gelblich-grauer Sandsteinfärbung. Die grauen Augen flogen rastlos hin und her, wie Vögel, die sich in dem Wust der Pölster verirrt. Zuweilen aber kam eine Starrheit in diese Augen. Sie blieben an einem dunklen Punkt oben an der weißen Zimmerdecke kleben, einem Loch oder einer rastenden Fliege. Dann überdachte Barbara ihr Leben. Barbara war 10 Jahre alt, als ihre Mutter starb. Der Vater war ein wohlhabender Kaufmann gewesen, aber er hatte angefangen zu spielen und hatte der Reihe nach Geld und Laden verloren. Aber er saß weiter im Wirtshause und spielte. Er war lang und dürr und hielt die Hände krampfhaft in den Hosentaschen versenkt. Man wußte nicht, wollte er auf diese Art das noch übrige Geld festhalten oder es verhüten, daß jemand in seine Tasche greife und sich von deren Inhalt oder Leere überzeuge. Er liebte es, seine Bekannten zu überraschen und, wenn es seinen Partnern beim Kartenspiel schien, dass er schon alles verloren habe, zog er zur allgemeinen Verblüffung noch immer irgendeinen Wertgegenstand, einen Ring oder eine Bärlocke hervor und spielte weiter. Er starb schließlich in einer Nacht, ganz plötzlich, ohne Vorbereitung, als wollte er die Welt überraschen. Er fiel wie ein leerer Sack zu Boden und war tot. Aber die Hände hatte er noch immer in den Taschen, und die Leute hatten Mühe, sie ihm herauszuzerren. Erst damals sah man, dass die Taschen leer waren und dass er vermutlich nur deshalb gestorben war, weil er nichts mehr zu verspielen hatte. Barbara war 16 Jahre alt. Sie kam zu einem Onkel, einem dicken Schweinehändler, dessen Hände wie die Pölsterchen »Ruhe sanft« oder »Nur ein halbes Stündchen« aussahen, die zu Dutzenden in seinem Salon herumlagen. Er tätschelte Barbara die Wange, und ihr schien es, als kröchen fünf kleine Ferkelchen über ihr Gesicht. Die Tante war eine große Person, dürr und mager, wie eine Klavierlehrerin. Sie hatte große, rollende Augen, die aus den Höhlen quollen, als wollten sie nicht im Kopfe sitzen bleiben, sondern rastlos spazieren gehen. Sie waren grünlich hell, von jener unangenehmen Grüne, wie sie die ganz billigen Trinkgläser haben. Mit diesen Augen sah sie alles, was im Hause und im Herzen des Schweinehändlers vorging, über den sie übrigens eine unglaubliche Macht hatte. Sie beschäftigte Barbara, so gut es ging, aber es ging nicht immer gut. Barbara musste sich sehr in Acht nehmen, um nichts zu zerbrechen, denn die grünen Augen der Tante kamen gleich wie schwere Wasserwogen heran und rollten kalt über den heißen Kopf der Barbara. Als Barbara 20 Jahre alt war, verlobte sie der Onkel mit einem seiner Freunde, einem starkknochigen Tischlermeister mit breiten, schwieligen Händen, die schwer und massiv waren wie Hobel. Er zerdrückte ihre Hand bei der Verlobung, daß es knackte und sie aus seiner mächtigen Faust mit Not ein Bündel lebloser Finger rettete. Dann gab er ihr einen kräftigen Kuss auf den Mund. So waren sie endgültig verlobt. Die Hochzeit, die bald darauf stattfand, verlief regelrecht und vorschriftsmäßig, mit weißem Kleide und grünen Myrten, einer kleinen öligen Pfarrersrede und einem asthmatischen Toast des Schweinehändlers. Der glückliche Tischlermeister zerbrach ein paar der feinsten Weingläser, und die Augen der Schweinehändlerin rollten über seine starken Knochen, ohne ihm was anhaben zu können. Barbara saß da, als säße sie auf der Hochzeit einer Freundin. Sie wollte es gar nicht begreifen, dass sie Frau war. Aber sie begriff es schließlich doch. Als sie Mutter war, kümmerte sie sich mehr um ihren Jungen als um den Tischler, dem sie täglich in die Werkstätte sein Essen brachte. Sonst machte ihr der fremde Mann mit den starken Fäusten keine Umstände. Er schien von einer eichenhölzernen Gesundheit, roch immer nach frischen Hobelspänen und war schweigsam wie eine Ofenbank. Eines Tages fiel ihm in seiner Werkstätte ein schwerer Holzbalken auf den Kopf und tötete ihn auf der Stelle. Barbara war 22 Jahre alt, nicht unhübsch zu nennen. Sie war Meisterin und es gab Gesellen, die nicht übel Lust hatten, Meister zu werden. Der Schweinehändler kam und ließ seine fünf Ferkel über die Wange Barbaras laufen, um sie zu trösten. Er hätte es gar zu gerne gesehen, wenn Barbara sich noch einmal verheiratet hätte. Aber sie verkaufte bei einer günstigen Gelegenheit ihre Werkstätte und wurde Heimarbeiterin. Sie stopfte Strümpfe, strickte wollene Halstücher und verdiente ihren Unterhalt für sich und ihr Kind. Sie ging fast auf in der Liebe zu ihrem Knaben. Es war ein starker Junge, die groben Knochen hatte er von seinem Vater geerbt, aber er schrie nur zu gerne und strampelte mit seinen Gliedmaßen so heftig, daß die zusehende Barbara oft meinte, der Junge hätte mindestens ein Dutzend fetter Beinchen und Arme. Der Kleine war hässlich, von einer geradezu robusten Hässlichkeit. Aber Barbara sah nichts Unschönes an ihm. Sie war stolz und zufrieden und lobte seine guten geistigen und seelischen Qualitäten vor allen Nachbarinnen. sie nähte Häubchen und bunte Bänder für das Kind und verbrachte ganze Sonntage damit, den Knaben herauszuputzen. Mit der Zeit aber reichte ihr Verdienst nicht aus, und sie musste andere Einnahmequellen suchen. Da fand sich, dass sie eigentlich eine zu große Wohnung hatte, und sie hängte eine Tafel an das Haustor, an der mit komischen, hilflosen Buchstaben, die jeden Augenblick vom Papier herunterzufallen und auf dem harten Pflaster zu zerbrechen drohten, geschrieben stand, dass in diesem Hause ein Zimmer zu vermieten wäre. Es kamen Mieter, fremde Menschen, die einen kalten Hauch mit sich in die Wohnung brachten, eine Zeit lang blieben und sich dann wieder von ihrem Schicksal hinausfegen ließen in eine andere Gegend. Dann kamen neue. Aber eines Tages, es war Ende März und von den Dächern tropfte es, kam er. Er hieß Peter Wendelin, war Schreiber bei einem Advokaten und hatte einen treuen Glanz in seinen goldbraunen Augen. Er machte keine Schere rein, packte gleich aus und blieb wohnen. Er wohnte bis in den April hinein, ging in der Früh aus und kam am Abend wieder. Aber eines Tages ging er überhaupt nicht aus. Seine Türe blieb zu. Barbara klopfte an und trat ein. Da lag Herr Wendelin im Bette. Er war krank. Barbara brachte ihm ein warmes Glas Milch, und in seine goldbraunen Augen kam ein warmer, sonniger Glanz. Mit der Zeit entwickelte sich zwischen beiden eine Art Vertraulichkeit. Das Kind Barbaras war ein Thema, das sich nicht erschöpfen ließ. Aber man sprach natürlich auch von vielem andern, vom Wetter und von den Ereignissen. Aber es war so, als steckte etwas ganz anderes hinter den gewöhnlichen Gesprächen, und als wären die alltäglichen Worte nur Hüllen für etwas Außergewöhnliches, Wunderbares. Es schien, als wäre Herr Wendelin eigentlich schon längst wieder gesund und arbeitsfähig und als läge er nur so zu seinem Privatvergnügen länger im Bett als notwendig. Schließlich musste er doch aufstehen. An jenem Tage war es warm und sonnig, und in der Nähe war eine kleine Gartenanlage. Sie lag zwar staubig und trist zwischen den grauen Mauern, aber ihre Bäume hatten schon das erste Grün. Und wenn man die Häuser rings vergaß, konnte man für eine Weile meinen, in einem schönen, echten Park zu sitzen. Barbara ging zuweilen in jenen Park mit ihrem Kinde. Herr Wendelin ging mit. Es war ein Nachmittag, die junge Sonne küßte eine verstaubte Bank und sie sprachen. Aber alle Worte waren wieder nur Hüllen, wenn sie abfielen, war nacktes Schweigen um die beiden, und im Schweigen zitterte der Frühling. Aber einmal ergab es sich, dass Barbara Herrn Wendelin um eine Gefälligkeit bitten musste. Es galt eine kleine Reparatur an dem Haken der alten Hängelampe, und Herr Wendelin stellte einen Stuhl auf den wackeligen Tisch und stieg auf das bedenkliche Gerüst. Barbara stand unten und hielt den Tisch. Als Herr Wendelin fertig war, stützte er sich zufällig auf die Schulter der Barbara und sprang ab. Aber er stand schon lange unten und hatte festen Boden unter seinen Füßen, und er hielt immer noch ihre Schulter umfasst. Sie wussten beide nicht, wie ihnen geschah, aber sie standen fest und rührten sich nicht und starrten nur einander an. So verweilten sie einige Sekunden. Jedes wollte sprechen, aber die Kehle war wie zugeschnürt. Sie konnten kein Wort hervorbringen, und es war ihnen wie ein Traum, wenn man rufen will und doch nicht kann. Sie waren beide blass. Endlich ermannte sich Wendelin. Er ergriff Barbaras Hand und würgte hervor. »Du!« »Ja«, sagte sie, und es war, als ob sie einander erst jetzt erkannt hätten, als wären sie auf eine Maskerade nur so nebeneinander hergegangen und hätten erst jetzt die Masken abgelegt. Und nun kam es wie eine Erlösung über beide. »Wirklich, Barbara? Du?« stammelte Wendelin. Sie tat die Lippen auf, um »Ja« zu sagen, da polterte plötzlich der kleine Philipp von seinem Stuhl herab und erhob ein jämmerliches Geschrei. Barbara musste Wendelin stehen lassen, sie eilte zum Kinde und beruhigte es. Wendelin folgte ihr. Als der Kleine still war und nur noch ein restliches Glucksen durch das Zimmer flatterte, sagte Wendelin: »Ich hol sie mir morgen. Leb wohl!« Er nahm seinen Hut und ging, aber um ihn war es wie Sonnenglanz, als er im Türrahmen stand und noch einmal auf Barbara zurückblickte. Als Barbara allein war, brach sie in lautes Weinen aus. Die Tränen erleichterten sie, und es war ihr, als läge sie an einer warmen Brust. Sie ließ sich von dem Mitleid, das sie mit sich selbst hatte, streicheln. Es war ihr lange nicht so wohl gewesen. Ihr war wie einem Kinde, das sich in einem Wald verirrt und nach langer Zeit wieder zu Hause angekommen war. So hatte sie lange im Walde des Lebens herumgeirrt, um jetzt erst nach Hause zu treffen. Aus einem Winkel der Stube kroch die Dämmerung hervor und wob Schleier um alle Gegenstände. Auf der Straße ging der Abend herum und leuchtete mit einem Stern zum Fenster herein. Barbara saß noch immer da und seufzte still in sich hinein. Das Kind war in einem alten Lehnstuhl eingeschlummert. Es bewegte sich plötzlich im Schlafe, und das brachte Barbara zur Besinnung. Sie machte Licht, brachte das Kind zu Bett und setzte sich an den Tisch. Das helle, vernünftige Lampenlicht ließ sie klar und ruhig denken. Sie überdachte alles, ihr bisheriges Leben, sie sah ihre Mutter, ihren Vater, wie er hilflos am Boden lag, ihren Mann, den plumpen Tischler, sie dachte an ihren Onkel und sie fühlte wieder seine 5 Ferkeln. Aber immer und immer wieder war Peter Wendelin da, mit dem sonnigen Glanz in seinen guten Augen. Gewiß würde sie morgen »Ja« sagen, der gute Mensch, wie lieb sie ihn hatte. Warum hatte sie ihm eigentlich nicht schon heute »Ja« gesagt? Aha, das Kind! Plötzlich fühlte sie etwas wie Groll in sich aufsteigen. Es dauerte bloß den Bruchteil einer Sekunde, und sie hatte gleich darauf die Empfindung, als hätte sie ihr Kind ermordet. Sie stürzte zum Bett, um sich zu überzeugen, dass dem Kind kein Leid geschehen war. Sie beugte sich darüber und küßte es und bat es mit einem hilflosen Blick um Verzeihung. Nun dachte sie, wie doch jetzt alles so ganz anders werden müsste. Was geschah mit dem Kinde? Es bekam einen fremden Vater, würde er es lieb haben können? Und sie selbst? Dann kamen andere Kinder, die sie mehr lieb haben würde. War das möglich? Mehr lieb? Nein, sie blieb ihm treu, ihrem armen Kleinen. Plötzlich war es ihr, als würde sie morgen das arme, hilflose Kind verlassen, um in eine andere Welt zu gehen, und der Kleine blieb zurück. Nein, sie wird ja bleiben, und alles wird gut sein, sucht sie sich zu trösten. Aber immer wieder kommt diese Ahnung. Sie sieht es, ja, sie sieht es schon, wie sie den Kleinen hilflos lässt. Selbst wird sie gehen mit einem fremden Manne. Aber er war ja gar nicht fremd. Und auf einmal schreit der Kleine laut auf im Schlafe. »Mama, Mama«, lallte das Kind. Sie lässt sich zu ihm nieder und erstreckt ihr die kleinen Händchen entgegen. »Mama, Mama«, es klingt wie ein Hilferuf. »Ihr Kind«, so weint es, weil sie es verlassen will. Nein, nein, sie will ewig bei ihm bleiben. Plötzlich ist ihr Entschluss reif. Sie kramt aus der Lade Schreibzeug und Papier und zeichnet mühevoll hinkende Buchstaben auf das Blatt. Sie ist nicht erregt, sie ist ganz ruhig. Sie bemüht sich sogar, so schön als möglich zu schreiben. Dann hält sie den Brief vor sich und überliest ihn noch einmal. »Es kann nicht sein, wegen meines Kindes nicht.« Sie steckt das Blatt in einen Umschlag und schleicht sich leise in den Flur zu seiner Tür. Morgen würde er es finden. Sie kehrt zurück, löscht die Lampe aus, aber sie kann keinen Schlaf finden, und sie sieht die ganze Nacht zum Fenster hinaus. Am nächsten Tage zog Peter Wendelin aus. Er war müde und zerschlagen, als hätte er selbst alle seine Koffer geschleppt, und es war kein Glanz mehr in seinen braunen Augen. Barbara blieb den ganzen Tag über in ihrem Zimmer. Aber ehe Peter Wendelin endgültig fortging, kam er mit einem Sträußlein Waldblumen zurück und legte es stumm auf den Tisch der Barbara. Es lag ein verhaltenes Weinen in ihrer Stimme, und als sie ihm die Hand zum Abschied gab, zitterte sie ein wenig. Wendelin sah sich noch eine Weile im Zimmer um, und wieder kam ein goldener Glanz in seine Augen, dann ging er. Drüben im kleinen Park sang eine Amsel, Barbara saß still und lauschte. Draußen am Haustor flatterte wieder die Tafel mit der Wohnungsanzeige im Frühlingswind. Mieter und Monde kamen und gingen. Philipp war groß und ging in die Schule. Er brachte gute Zeugnisse heim, und Barbara war stolz auf ihn. Sie bildete sich ein, aus ihrem Sohn müsse etwas Besonderes werden, und sie wollte alles anwenden, um ihn studieren zu lassen. Nach einem Jahre sollte es sich entscheiden, ob er Handwerker werden oder ins Gymnasium kommen sollte. Barbara wollte mit ihrem Kinde höher hinauf. Alle die Opfer sollten nicht umsonst gebracht sein. Zuweilen dachte sie noch an Peter Wendelin. Sie hatte seine vergilbte Visitkarte, die vergessen an der Tür stecken geblieben war, und die Blumen, die er ihr zum Abschied gebracht hatte, in ihrem Gebetbuch sorgfältig aufbewahrt. Sie betete selten, aber an Sonntagen schlug sie die Stelle auf, wo die Karte und die Blumen lagen, und verweilte lange über den Erinnerungen. Ihr Verdienst reichte nicht, und sie begann vom kleinen Kapital zu zehren, das ihr vom Verkauf der Werkstätte geblieben war. Aber es konnte auf die Dauer nicht weitergehen, und sie sah sich nach neuen Verdienstmöglichkeiten um. Sie wurde Wäscherin. In der Früh ging sie aus, und in der Mittagsstunde schleppte sie einen schweren Pack schmutziger Wäsche heim. Sie stand halbe Tage im Dunst der Waschküche, und es war, als ob der Dampf des Schmutzes sich auf ihrem Gesicht ablagerte. Sie bekam eine fahle, sandsteinfarbene Haut, um die Augen zitterte ein engmaschiges Netz haarfeiner Falten. Die Arbeit verunstaltete ihren Leib, ihre Hände waren rissig, und die Haut faltete sich schlaff an den Fingerspitzen unter der Wirkung des heißen Wassers. Selbst wenn sie keinen Pack trug, ging sie gebückt. Die Arbeit lastete auf ihrem Rücken. Aber um den bitteren Mund spielte ein Lächeln, so oft sie ihren Sohn ansah. Nun hatte sie ihn glücklich ins Gymnasium hinüberbugsiert. Er lernte nicht leicht, aber er behielt alles, was er einmal gehört hatte, und seine Lehrer waren zufrieden. Jedes Zeugnis, das er nach Hause brachte, war für Barbara ein Fest, und sie versäumte es nicht, ihrem Sohn kleine Freuden zu bereiten, Extratouren gewissermaßen, die sie um große Opfer erkaufen musste. Philipp ahnte das alles nicht, er war ein Dickhäuter. Er weinte selten, ging robust auf sein Ziel los und machte seine Aufgaben mit einer Art Aufwand von körperlicher Kraft, als hätte er ein Eichenbrett zu hobeln. Er war ganz seines Vaters Sohn, und er begriff seine Mutter gar nicht. Er sah sie arbeiten, aber das schien ihm selbstverständlich. Er besaß nicht die Feinheit, um das Leid zu lesen, das in der Seele seiner Mutter lag und in jedem Opfer, das sie ihm brachte. So schwammen die Jahre im Dunst der schmutzigen Wäsche. Allmählich kam eine Gleichgültigkeit in die Seele Barbaras, eine stumpfe Müdigkeit. Ihr Herz hatte nur noch einige seiner stillen Feste, zu denen die Erinnerung an Wendelin gehörte und ein Schulzeugnis Philipps. Ihre Gesundheit war stark angegriffen, sie musste zeitweilig in ihrer Arbeit einhalten, der Rücken schmerzte gar sehr. Aber keine Klage kam über ihre Lippen, und auch wenn sie gekommen wäre, an der Elefantenhaut Philipps wäre sie glatt abgeprallt. Er musste nun daran gehen, an einen Beruf zu denken. Zu einem weiteren Studium mangelte es an Geld, zu einer anständigen Stelle an Protektion. Philipp hatte keine besondere Vorliebe für einen Beruf, er hatte überhaupt keine Liebe. Am bequemsten war ihm noch die Theologie. Man konnte Aufnahme finden im Seminar und hatte vor sich ein behäbiges und unabhängiges Leben. so glitt er denn, als er das Gymnasium hinter sich hatte, in die Kutte der Religionswissenschaft. Er packte seine kleinen Habseligkeiten in einen kleinen Holzkoffer und übersiedelte in die engbrüstige Stube seiner Zukunft. Seine Briefe waren selten und trocken wie Hobelspäne. Barbara las sie mühevoll und andächtig. Sie begann, häufiger in die Kirche zu gehen, nicht weil sie ein religiöses Verlangen danach verspürte, sondern um den Priester zu sehen und im Geiste ihren Sohn auf die Kanzel zu versetzen. Sie arbeitete noch immer viel, trotzdem sie es jetzt nicht nötig hatte, aber sie glich einem aufgezogenen Uhrwerk etwa, das nicht stehen bleiben kann, solange sich die Rädchen drehen. Doch ging es merklich abwärts mit ihr. Sie musste sich hie und da ins Bett legen und etliche Tage liegen bleiben. Der Rücken schmerzte heftig, und ein trockenes Husten schüttelte ihren abgemagerten Körper, bis eines Tages das Fieber dazukam und sie ganz hilflos machte. Sie lag eine Woche und zwei. Eine Nachbarin kam und half aus. Endlich entschloss sie sich, an Philipp zu schreiben. Sie konnte nicht mehr, sie musste diktieren. Sie küßte den Brief verstohlen, als sie ihn zum Absenden übergab. Nach 8 langen Tagen kam Philipp. Er war gesund, aber nicht frisch und steckte in einer blauen Kutte. Auf dem Kopfe trug er eine Art Zylinder. Er legte ihn sehr sanft aufs Bett, küßte seiner Mutter die Hand und zeigte nicht das mindeste Erschrecken. Er erzählte von seiner Promotion, zeigte sein Doktordiplom und stand selbst dabei so steif, dass er aussah wie die steife Papierrolle und seine Kutte mit dem Zylinder wie eine Blechkapsel. Er sprach von seinen Arbeiten, trotzdem Barbara nichts davon verstand. Zeitweilig verfiel er in einen näselnden, fetten Ton, den er seinen Lehrern abgelauscht und für seine Bedürfnisse zugeölt haben mochte. Als die Glocken zu läuten begannen, bekreuzigte er sich, holte ein Gebetbuch hervor und flüsterte lange mit einem andächtigen Ausdrucke im Gesicht. Barbara lag da und staunte. Sie hatte sich das alles so ganz anders vorgestellt. Sie begann von ihrer Sehnsucht zu sprechen und wie sie ihn vor ihrem Tode noch einmal hatte sehen wollen. Er hatte bloß das Wort Tod gehört, und schon begann er, über das Jenseits zu sprechen und über den Lohn, der die Frommen im Himmel erwartete. Kein Schmerz lag in seiner Stimme, nur eine Art Wohlgefallen an sich selbst und die Freude darüber, dass er am Lager seiner todkranken Mutter zeigen konnte, was er gelernt hatte. Über die kranke Barbara kam mit Gewalt das Verlangen, in ihrem Sohn ein bisschen Liebe wachzurufen. Sie fühlte, dass es das letzte Mal war, da sie sprechen konnte, und, wie von selbst und als hauche ihr ein Geist die Worte ein, begann sie langsam und zögernd von der einzigen Liebe ihres Lebens zu sprechen und von dem Opfer, das sie ihrem Kinde gebracht. Als sie zu Ende war, schwieg sie erschöpft, aber in ihrem Schweigen lag zitternde Erwartung. Ihr Sohn schwieg. So etwas begriff er nicht. Es rührte ihn nicht. Er blieb stumpf und steif und schwieg. Dann begann er verstohlen zu gähnen und sagte, er gehe für eine Weile weg, um sich ein bisschen zu stärken. Barbara lag da und begriff gar nichts. Nur eine tiefe Wehmut bebte in ihr und der Schmerz um das verlorene Leben. Sie dachte an Peter Wendelin und lächelte müde. In ihrer Todesstunde wärmte sie noch der Glanz seiner goldbraunen Augen. Dann erschütterte sie ein starker Hustenanfall. Als er vorüber war, blieb sie bewusstlos liegen. Philipp kam zurück, sah den Zustand seiner Mutter und begann krampfhaft zu beten. Er schickte um den Arzt und um den Priester. Beide kamen. Die Nachbarinnen füllten das Zimmer mit ihrem Weinen. Inzwischen aber taumelte Barbara, unverstanden und verständnislos, hinüber in die Ewigkeit. Ende von Barbara von Josef Roth. Das Planetensystem. Erster und zweiter Kosmosvortrag von Alexander von Humboldt. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das Planetensystem. Erster und zweiter Kosmosvortrag von Alexander von Humboldt. Erste Vorlesung. Anstatt der Definition des Wortes Naturgeschichte will ich es versuchen, ein Bild der Natur selbst zu entwerfen. Ich kann dazu keine bessere Einleitung geben als eine Übersicht der Zustände im Allgemeinen, in welchen uns die Materie im Weltraume erscheint. Wir nehmen sie wahr in zweierlei Gestalt, erstens zu Weltkörpern geballt und zweitens als Dunstmasse dazwischen verbreitet. Ich fange mit denjenigen Körpern an, welche in der Lichtbildung begriffen scheinen. Durch Herschelsche und Fraunhofersche Teleskope bemerkt man nämlich Nebelsterne, welche einen mehr oder minder hellen Kern mit einer Lichthülle umgeben zeigen. In dieser Lichthülle nimmt man ein Ab- und Zunehmen der Lichtstärke wahr, eine Ebbe und Flut. Sie mögen zu den primitiven Formationen, zu den Uranfängen des Aggregatzustandes gehören. Es scheinen dies Sonnen zu sein, die nicht von Sternen, nicht von einzelnen Weltkörpern, sondern von einem leuchtenden Fluidum, einem Lichtstoffe umgeben sind, der sich noch nicht zu sphärischen Weltkörpern gebildet hat, oder aus dem vielleicht der Zentralstern durch eine anfangende Verdichtung entstanden ist. Andere dieser Lichtmassen am Himmel, denen die Astronomen den Namen Nebelflecke gegeben haben, lösen sich vor den Teleskopen in einzelne helle Punkte auf, die aber wahrscheinlich nur näher zusammenstehende Systeme von Sonnen, welches Milchstraßen sind, die wenigstens um 100 ihrer Dunstmassen von uns entfernt sind. Herschel hat diese entfernten Milchstraßen am ganzen Himmel aufgesucht und es sind davon bereits über 3000 entdeckt worden. Die aufgeklärtesten alten Philosophen vermuteten schon, dass das nie erlöschende, unbewegliche Licht der Milchstraße von unzähligen Sternen entstehen müsse, die wegen der großen Entfernung einander so nahe scheinen, dass ihr Licht zusammenfließt und wir sie nicht unterscheiden können. Die Neueren zweifelten nicht an der Richtigkeit dieser Erklärung, obgleich sie selbst durch die stärksten Fernröhre nicht mehr einzelne Sterne entdeckten als an anderen Stellen des Himmels. Die Fernröhre, welcher sich die Astronomen im 17. Jahrhundert bedienten, waren von einer unbequemen und übertriebenen Länge. Auf Befehl Ludwig des 14. wurde von Campani in Bologna ein Fernrohr mit 250 Fuß gleich 80 Meter Brennweite verfertigt, durch welches der große Cassini die zwei nächsten Trabanten des Saturn entdeckte. Ozu in Frankreich brachte sogar ein Objektiv von 600 Fuß gleich 200 Meter Brennweite zustande, das aber aus Mangel einer schicklichen Vorrichtung nicht gebraucht werden konnte. Herschel gelang es endlich, durch die Vergrößerung und Lichtstärke seines 20 Fuß gleich 6,5 Meter Teleskops den Schimmer der Milchstraße vollkommen in kleine Sterne aufzulösen, die sich deutlich voneinander unterscheiden lassen. Auch bemerkte er in der Tat, dass jede Stelle der Milchstraße umso sternenreicher ist, je glänzender sie dem bloßen Auge erscheint. Um sich einen Begriff von der unzähligen Menge der Sterne zu machen, die den Schimmer der Milchstraße hervorbringen, bediente sich Herschel des genau bestimmten Feldes seines Teleskops als Maß. Er fand im Durchschnitt, dass ein Raum der Milchstraße von 2 Grad Breite und 15 Grad Länge nicht weniger als 50.000 Sterne enthält, die noch groß genug waren, um deutlich gezählt zu werden, und wenigstens 100.000, die wegen ihres schwachen Lichtes sich nicht mehr zählen ließen. Da nun die Milchstraße im Durchschnitt eine Breite von wenigstens 12 Grad hat und sich über den ganzen Himmel durch 360 Grad erstreckt, so würde dies wenigstens 20 Millionen Sterne in der Milchstraße geben. Wären wir aber auch imstande, die Menge der Sterne in der Milchstraße einigermaßen genau zu bestimmen, so würde uns dies bei weitem nicht einen hinlänglichen Begriff von der Unermesslichkeit auch nur desjenigen Teils des Universums geben, den unser Auge erreichen kann. Wir wissen nicht, wie viele Sternhaufen der Milchstraße gleich über den Himmel verbreitet liegen. Es ist offenbar, dass, wenn die Milchstraße tausendmal weiter von uns entfernt wäre, die einzelnen Sterne, welche man jetzt noch in ihr entdecken kann, in eben dem Verhältnis an Lichtstärke verlieren und näher zusammenrücken würden. Das Ganze würde endlich zu einer kleinen, matten Wolke einschrumpfen, in der sich keine einzelnen Sterne mehr entdecken ließen. Wenn unser Auge von der Milchstraße nur um einen Durchmesser derselben entfernt wäre, so würde sie uns nur unter einem Winkel von 60 Grad erscheinen, nicht viel größer als das Gestirn des großen Bären. In einer Entfernung von 10 Durchmessern würde sie nur unter einem Winkel von 2 Grad 25 Minuten, ungefähr so groß wie das Siebengestirn, und auf 100 Durchmesser unter einem Winkel von 17 Minuten, kleiner als der berühmte Fleck in der Andromeda, erscheinen. Sie würde in dieser Entfernung dem bloßen Auge unsichtbar sein und durch Fernröhre als ein Wölkchen von schwachem Licht, ähnlich den kleinen Lichtmassen dastehen, denen die Astronomen den Namen der Nebelflecke gegeben haben und deren, wie früher erwähnt, seit Herschel bereits 3000 am Himmel entdeckt sind. Die unsere Begriffe fast übersteigende Entfernung dieser unendlich weit entlegenen Weltkörper sind wir dennoch zu berechnen imstande, seitdem wir gelernt haben, die Geschwindigkeit des Lichtes zu messen. Nicht unser Erdkörper bietet aber den Maßstab dazu dar, am Himmel selbst muss die Messung vorgenommen werden. Olof Römer, ein Däne, fand in der Verfinsterung der Jupiterstrabanten das Mittel, dieses wichtige Problem zu lösen. Er hatte in den Jahren 1670-1675 mit dem älteren Cassini auf der Sternwarte viele Verfinsterungen der Jupitersmonde beobachtet und gefunden, dass der erste Mond nicht immer zur berechneten Zeit aus dem Schatten trat und dass der Austritt desselben sich immer mehr verspätete, je weiter sich die Erde vom Jupiter entfernte, wogegen der Eintritt früher erfolgte, je mehr sie sich demselben näherte, so daß der größte Unterschied 14 Minuten betrug. Römer schloss, daß diese Ungleichheit von dem Abstande der Erde und des Jupiters voneinander abhange und eine Folge der verschiedenen Zeit sei, welche das Licht brauche, um bei ungleicher Entfernung die Erde zu erreichen. Genauere Berechnungen haben später gezeigt, dass das Licht in einer Sekunde 40.000 Meilen, gleich 300.000 Kilometer, zurücklegt. Es gelangt daher von der Sonne bis zu uns in 8 Minuten 13 Sekunden. Dagegen braucht es vom Sirius 31 Jahr und vom entferntesten Nebelfleck mindestens 94.000 Jahr. Dies gibt eine Entfernung von 33.000 Billionen Meilen. Es folgt daraus, dass das Weltgebäude ein Alter von wenigstens 24.000 Jahr hat, weil das Licht, was wir heute sehen, schon vor so langer Zeit von dort ausgegossen ist. Schwindelerregend. Gleich der Betrachtung, dass die zerstörendsten Revolutionen jene leuchtenden Gestirne längst vernichtet haben können, welche mit ruhiger Klarheit unsere Nächte erhellen, und dass vielleicht Generationen vergehen, ehe nur die Kunde davon zu uns gelangt. Eine sehr merkwürdige Erscheinung am Himmel sind die veränderlichen Sterne, deren Licht entweder in beständigen Perioden ab- und zunimmt, oder die, nachdem sie einmal erschienen sind, auf immer verschwinden. Manche Sterne sind am Himmel verloren gegangen, manche sieht man, wo man sonst keine bemerkte. Durch die Erscheinung eines neuen Sterns ward Hipparch 125 Jahre vor Christi Geburt zur Verfertigung eines Verzeichnisses der Fixsterne bewogen. Einer ähnlichen Erscheinung verdanken wir das von Tycho gemachte Verzeichnis der Sterne. Der von Tycho beobachtete Stern erschien 1572 plötzlich mit einem Glanz, der den des Jupiter und Sirius übertraf, so daß der Stern sogar am Tage sichtbar war. Einen Monat nachher nahm sein Glanz stufenweise ab, bis zum März 1574, da er ganz verschwand. Neuere Astronomen haben eine Menge Sterne beobachtet, die in beständigen Perioden eine Ab- und Zunahme des Lichtes leiden und sogar ganz verschwinden. Diese Perioden sind sehr verschieden, von einigen Tagen bis zu mehreren Jahren. Den Grund dieser Erscheinung hat man wahrscheinlich, teils in physischen Veränderungen, die auf diesen Weltkörpern vor sich gehen, teils in ihrer Umdrehung um die Achse zu suchen. Dies letzte ist besonders bei solchen Sternen zu vermuten, deren Lichtwechsel periodisch ist. Wenn nämlich ein Teil der Oberfläche dunkler als der andere oder so beschaffen ist, dass er weniger Licht verbreitet, so wird der Stern uns mehr oder weniger glänzen, nachdem er uns während seiner Rotationsperiode seine helle oder dunkle Seite zukehrt. Andere Sterne, die plötzlich erscheinen und dann wieder verschwinden, erlitten vielleicht irgendeine große Revolution, es entwickelten sich bisher ruhende Kräfte und machten seinem veralteten Dasein ein Ende, um ihn schöner aus der Asche wieder hervorgehen zu lassen. Doppelsterne nennt man zwei oder mehrere Sterne, die so nahe beieinander stehen, dass sie dem bloßen Auge und selbst durch kleine Fernröhre wie ein einzelner Stern erscheinen, durch stärkere Vergrößerungen aber auseinandergerückt werden. Bessel hat gezeigt, dass einige derselben sich um einen gemeinsamen Schwerpunkt drehen, sich also wohl noch nicht selbstständig haben konstituieren können. Man findet 3 bis 4 zusammen, ja, im Sigma des Orion laufen 16 Sterne um einen Schwerpunkt. Man hat bis jetzt nahe 700, in Klammern 675, dieser Doppelsterne entdeckt. Merkwürdig und auffallend ist die Verschiedenheit der Farbe, welche an denselben bemerkbar. Sie erscheinen abwechselnd blau, rot, weiß, doch so, dass der mittlere Stern stets ein weißes, die zirkulierenden Weltkörper dagegen ein buntfarbiges Licht ausstrahlen. Man hat die Vermutung aufgestellt, dass, da besonders verlöschendes Licht farbig erscheint, diese Körper verlöschende in einer Abnahme des Lichtprozesses begriffen sein mögten. Auf keinen Fall kann man ihnen ein planetarisches Licht zuschreiben. Sie müssen selbst leuchtend sein, da ein reflektiertes Licht in so unermesslicher Ferne nicht sichtbar sein könnte. Auch ist zu erwähnen, dass die Bewegung mancher Doppelsterne von Osten nach Westen geht, im Gegensatz zu unseres Systems wohl alle Bewegung von Westen nach Osten fortrückt. Auffallend ist die Geschwindigkeit, mit welcher diese mehrfachen Sonnen sich bewegen. Bessel hat im Schwan einen Doppelstern entdeckt, dessen Fortrücken schon nach 6 Monaten bemerkbar erschien. Eine merkwürdige Erscheinung am südlichen Himmel sind die sogenannten Magellanischen Wolken, deren lichtgebende Dünste jeden Abend in der Nähe des Südpols sichtbar werden. Diesen entgegengesetzt sind jene rätselhaften, von Sternen entblößten schwarzen Stellen, unpoetisch Kohlensäcke, in Klammern Coalbags, genannt, die ich ebenfalls in der südlichen Hemisphäre mehrfach beobachtet habe. Die eine dieser Stellen erscheint in der Spitze des südlichen Kreuzes, die andere in der Eiche Karls des Zweiten nahe am Südpol. Auffallend ist, dass die durch meteorologische Instrumente bemerkbare Veränderung der Atmosphäre auf das Sichtbarwerden dieser Flecken keinen Einfluss zu haben scheint. In jenen Nächten, wenn die übrigen Gestirne im schönsten Glanze leuchten, waren die dunklen Stellen oft nicht sichtbar und erschienen dagegen, wenn gleich das Hygrometer andeutete, dass die Luft stark mit Dünsten angefüllt sei. Man hat diese Erscheinung aus dem Kontraste erklären wollen, den eine minder mit Sternen besäte Stelle am Himmelsraum gegen den besonders hell funkelnden Glanz der südlichen Gestirne hervorbrächte. Ich kann dieser Meinung nicht sein, die auch die beiden Forster nicht teilen, welche Cooks zweite Erdumsegelung begleitend dieser Erscheinung eine vorzügliche Aufmerksamkeit gewidmet haben. Im Skorpion befindet sich ein Raum von 3 Grad, auf dem selbst durch Herschelsche Teleskope kein einziger Stern bemerkbar ist, und dennoch bleibt diese Stelle dem Auge unsichtbar und erscheint vollkommen wie jeder andere Raum des Himmels. Eine dritte ausgezeichnete Erscheinung bietet das sogenannte Tierkreislicht, Zodiakallicht, dar, das schon im südlichen Europa nach Untergang der Sonne sichtbar, besonders im Anfange des Frühlings, spitz, gleich pyramidenförmig, sich erhebend, seinen leuchtenden Schimmer verbreitet. Mit mehr Wahrscheinlichkeit ist dieses noch immer rätselhafte Phänomen einer Anhäufung leuchtender Körper zuzuschreiben, als wie gewöhnlich anzunehmen, dass es von den feinsten und ausgedehntesten Teilen der Sonnenatmosphäre herrühre. Zum ersten Male habe ich dies schöne Schauspiel zu Valencia in Spanien beobachtet. Später hat es sich mir dargeboten am Orinoco, unweit Caracas und auf der höchsten Ebene der Kordilleren, wodurch die dünne Luftschicht durchblickend dies Licht oft leuchtender erschien als selbst der Glanz der Milchstraße. Welchen Platz nun unser Planetensystem in der umgebenden, linsenförmigen Sternschicht einnehme, ist nur im Allgemeinen zu bestimmen. Nach der neuesten Ansicht steht es dem Adler am nächsten. Obgleich die Fixsterne ihren Namen von dem angenommenen Feststehen bekommen haben, so lehren doch neuere Beobachtungen, dass auch die Fixsterne, wiewohl äußerst langsam, ihren Ort am Himmel verändern, wodurch die große Entdeckung von dem Fortrücken unseres Sonnensystems gemacht ward, das nach Herschel sich gegen das Lambda im Herkules bewegt. Unser System besteht aus einem Zentralkörper, um welchen sich 11 Hauptplaneten und 18 Nebenplaneten bewegen. Der Zentralkörper ist von so ungeheurer Größe, dass unser Mond fast 2-mal darin seinen Umlauf um die Erde vollenden könnte. Zunächst werden wir alle Planeten in 2 Klassen teilen, in solche, welche sich entweder innerhalb oder außerhalb der Bahnen der neu entdeckten Planeten Ceres, Pallas, Juno und Vesta bewegen und daher innere und äußere genannt werden. Diese 4 Planeten, wegen ihrer Kleinheit von Herschel mit Verachtung Asteroiden genannt, wie man die Halbmetalle der Alkalien Metalloide nennt, sind alle zusammen nicht so groß als unser Mond. Ja, die Vesta als der kleinste hat eine Oberfläche von 10.000 Meilen gleich 560.000 Quadratkilometer, also weniger als der preußische Staat. Die 4 inneren Planeten, Merkur, Venus, Erde, Mars, haben eine größere Dichtigkeit als die äußeren, nämlich Merkur wie Platina, Venus wie Gold, Erde und Mars wie Magneteisenstein. Sie sind deshalb, weil sich ihre Masse mehr konzentrierte, mondarm und haben alle zusammen nur einen Mond. Die vier äußeren sind weit weniger dicht. Pallas etc. und Jupiter wie Bernstein, Saturn wie Naphtha, Uranus wie Wasser und ihrer viel schnelleren Bewegung halber sehr abgeplattet, was besonders beim Jupiter sehr auffallend bemerkbar ist. Diese schneller rotierenden Weltkörper sind auch sehr reich an Satelliten, dagegen unsere Erde nur von einem Monde begleitet wird. Der Saturn bietet außerdem die sonderbare Erscheinung eines Ringes, der jedoch wahrscheinlich nichts anderes ist als ein System von Satelliten, eine Menge knotenförmig verwachsener Trabanten. Die Fläche dieses Ringes ist auf beiden Seiten mit ungeheuren Bergen von der fast unglaublichen Höhe von 200 bis 300 Meilen, gleich 1500 bis 2300 Kilometer, bedeckt, die selbst über den Rand des Ringes hervortreten. Diese hervorragenden Berge sind fast sechsmal so hoch als dieselbe Dicke des Gewölbes, von der sie getragen werden, und weit größer als der ganze Planet Vesta. Zweite Vorlesung. Durch den 1781 von Herschel entdeckten Planeten Uranus wurde der Horizont des Planetensystems unserer Sonne um das Doppelte erweitert. Dieser Planet ist nämlich noch einmal so weit als Saturn, 400 Millionen Meilen, gleich 3 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt. Er vollendet seine lange Reise um die Sonne erst in 84 Jahren und 6 Trabanten umkreisen ihn. Die Entdeckung der 4 kleinen Planeten, durch welche die früher unterbrochene harmonische Progression in den Abständen der Planeten sich vollständiger zu bestätigen scheint, verdanken wir den Deutschen. Piazzi, in Deutschland geboren, entdeckte am 1. Januar 1801 zu Palermo glücklich einen zwischen Mars und Jupiter früher vermuteten Planeten, dem er den Namen Ceres beilegte. Kaum 1,5 Jahre nachher hatte Olbers in Bremen das Glück, einen zweiten planetarischen Körper zwischen Mars und Jupiter aufzufinden, den er Pallas nannte. Am 1. September 1804 entdeckte Professor Harding zu Lilienthal einen dritten neuen Planeten, ungefähr in demselben mittleren Abstände von der Sonne als Ceres und Pallas. Man hat ihn Juno genannt. Endlich hat Olbers am 29. März 1807 abermals einen vierten Planeten zwischen Mars und Jupiter entdeckt, der von dem großen Gauß in Göttingen den Namen Vesta erhielt. Außer diesen nunmehr bekannten Haupt- und Nebenplaneten gibt es im weiten Reiche unserer Sonne noch eine ungleich größere Anzahl anderer Weltkörper, welche mehrenteils in langen elliptischen Bahnen sich um die Sonne drehen. Dies sind die Kometen. Über diese hat sich neuerlich die Meinung der Astronomen sehr geändert. Jener Gedanke namentlich, dass sie ein Planetensystem mit dem anderen verbinden, ist ganz verschwunden, obgleich einige sich sehr weit von der Sonne entfernen müssen, indem ihre Sonnennähe zwischen Jupiter und Saturn liegt. Man hat bis jetzt Kometen, welche von der Erde aus sichtbar gewesen sind, 400 beobachtet, nur 128 wirklich gemessen. Rechnen wir aber alle dazu, welche außerhalb der Erde ihre Bahnen ziehen, so kann ihre Zahl leicht auf einige 100.000 gesteigert werden, welche alle zu unserem Planetensystem gehören. Die wichtigste Entdeckung in dieser Hinsicht machte in der neuesten Zeit unser Astronom Encke. Er berechnete die Bahn eines Kometen, der in 3,5 Jahren seinen Umlauf vollendet. Bei seinem letzten Erscheinen hatte er sein Wiederkommen genau vorhergesagt, und es entdeckte ihn zuerst Rühmker in Parramatta auf Neuholland. Nur fand man, dass er sich ein wenig verspätet hatte, und dies führte auf die bewegungshemmende Eigenschaft des Äthers. Dieser Komet ist nun schon 5-mal beobachtet. Der Hauptmann Biela in Böhmen entdeckte später einen zweiten Kometen, der in 6,5 Jahren seinen Weg um die Sonne zurücklegt. Der berühmte Halley sagte die Wiederkunft eines Kometen auf das Jahr 1759 voraus, den der sternkundige Landmann Palitzsch bei Dresden wirklich am 15. Dezember 1758 zuerst wiedersehe. Hätte man damals die Masse des Jupiters und Saturns genauer und die Existenz des Uranus gekannt, so würde man eine Genauigkeit von 5 bis 6 Tagen erreicht haben. Von allen Kometen, welche beobachtet und deren Bahnen berechnet worden, ist keiner unserer Erde so nahe gekommen als der von Biela entdeckte. Und allerdings könnte uns dieser gefährlich werden, da man berechnet hat, dass einer seiner Knoten wirklich innerhalb der Erdbahn liegt. Die große Leichtigkeit dieser Weltkörper kann uns jedoch von aller Besorgnis befreien, denn man hat nachgewiesen, dass einer derselben, der von 1770, durch das Trabantensystem des Jupiter gegangen ist, ohne dasselben im Mindesten in Unordnung zu bringen. Die Dichtigkeit der Kometen beträgt 1/5000stel von der Dichtigkeit der Erde. Sie ist also noch weit dünner als die dünnste Luft, welche wir unter der Luftpumpe hervorbringen können. Zu den merkwürdigsten, bisher noch keineswegs genügend erklärten Erscheinungen gehören die Aerolithen, jene größeren und kleineren Steinmassen, welche aus den Himmelsräumen zu uns herabkommen. Chladni hat das Verdienst, auf dieses schon den Alten unter dem Namen von Steinregen bekannte Phänomen von neuem aufmerksam gemacht und neue Erfahrungen darüber gesammelt zu haben. Die verschiedensten Hypothesen sind aufgestellt worden, um den Ursprung dieser Massen zu erklären, die in den meisten Fällen aus terrestrischen Stoffen, Eisen, Nickel etc. gebildet scheinen und in denen Gustav Rose sogar das Vorkommen kristallinischer Teile nachgewiesen hat. Einige haben sie für vulkanische Auswürfe der Erde erklären wollen, andere sie für Produkte von Mondseruptionen gehalten, welche wahrscheinlichere Meinung in der auf dem Monde 5-mal geringeren Schwere und der großen Feinheit seiner Atmosphäre, die der Bewegung keinen merklichen Widerstand entgegensetzen kann, einen Stützpunkt findet. Die Annahme, dass die Bestandteile dieser Massen sich aufgelöst im Luftkreise vorfinden sollten und durch irgendeine elektrische Explosion, die Feuerkugeln, welche die Erscheinung gewöhnlich begleiten, im Moment des Herabfallens vereinigt würden, hat wenig Haltbarkeit, da mindestens ein Raum von 4 bis 5 Meilen gleich 30 bis 38 Kilometer Luft erforderlich wäre, um ähnliche Massen aufgelöst zu enthalten. Einige glauben Überbleibsel der ehemaligen chaotischen Massen darin zu erkennen, und wir mögten sie geradezu für planetarische Weltkörper erklären, die gleich den übrigen im Weltall kreisen, bis sie der Attraktionssphäre des einen oder andern sich nähernd auf fremden Bahnen ihren Untergang finden. Die Kleinheit derselben darf dieser Annahme nicht entgegenstehen. Der kleinste Hauptplanet ist im Verhältnis gegen den Sirius viel kleiner als der größte Aerolith im Vergleich mit der Vesta. Bei allen Messungen im Weltraume ist es weit interessanter, die Größen und Zahlen in ihrer relativen Ausdehnung zu kennen, als in ihrer absoluten. Gerade wie bei den Berghöhen. Die Schneekoppe ist einhalbmal so hoch als der höchste Gipfel der Pyrenäen, der Pik von Teneriffa einhalb von der Spitze des Himalaya, der Brocken ein Sechstel des Chimborazo. So wird auch eine vergleichende Berechnung von der Größe des Weltraums, wie sie Herschel anstellte, hier an ihrem Platze sein. Man setze den Durchmesser unseres Sonnensystems mit den äußersten Kometenbahnen gleich eine Linie gleich 2¼ Millimeter, so wird die größere Achse unserer linsenförmigen Sternschicht gleich 260 Fuß gleich 65 Meter sein und von uns bis zum fernsten Nebelfleck gleich 4¾ geographische Meilen gleich 35 Kilometer. Die Sehweite des bewaffneten Auge ist also 4¾ Meile, die des unbewaffneten im gleichen Verhältnis 5 Fuß gleich 1,6 Meter. Man hat Infusionstiere beobachtet, deren Durchmesser ein Tausendstel einer Linie beträgt. Diese verhalten sich zu einem Walfisch von 60 bis 70 Fuß Länge, wie der Durchmesser unseres Sonnensystems zu der Entfernung desselben von den weitesten Nebelflecken. Bei allen diesen Erscheinungen ist natürlich eine Ungewissheit vorhanden, welche nur dadurch verringert wird, dass man sie in ganz bestimmte Grenzen einschließen lässt. So weiß man mit Bestimmtheit, dass der Sirius 10.000 Mal weiter von uns entfernt ist als Uranus, weil seine Parallaxe noch nicht 1/5 Sekunde beträgt. Bei der Entfernung des Mondes von 51.000 Meilen gleich 378.000 Kilometer ist man nur um 14 bis 15 Meilen gleich 100 bis 110 Kilometer ungewiss, welches so viel heißt, als ob man bei der Höhe des Brockens 3.200 Fuß gleich 1.040 Meter um 1 bis 2 Fuß gleich 30 bis 60 Zentimeter ungewiss wäre. Wenn wir nunmehr zu den tellurischen Verhältnissen übergehen, so müssen wir zuerst zwei flüssige Hüllen um den Erdkörper bemerken, die des Meeres und der Luft, wodurch man schon auf die Kugelgestalt der Erde geführt werden können. Schon Aristoteles stellt die Behauptung auf, dass die Erde rund sei, weil man bei den Mondfinsternissen den Erdschatten rund in die Mondscheibe eintreten sieht. Die Erde hat aber keine vollkommene Kugelgestalt mit gleichem Durchmesser, sondern bildet vielmehr ein Spheroid mit starker Abplattung an den Polen. Diese Abplattung ist bedeutender, als man früher glaubte. Man nahm sie sonst zu 1/305 bis 1/310 an. Jetzt weiß man, dass sie zwischen 1/289 bis 1/290 liegt. Ebenso hielt man früher die Figur des Erdsphäroids für unregelmäßig und glaubte die südliche Hemisphäre abgeplatteter als die nördliche. Nach Freycinets und Duperrey's sehr genauen Messungen ist erweislich dies nicht der Fall und die Regelmäßigkeit dieser umso viel größer. Die spezifische Dichtigkeit der Erde ist sehr beträchtlich. Sie ist 4 bis 5 Mal größer als die des Wassers. Die Attraktion der Berge, nach deren Einwirkung auf die Pendelschwingungen man die Schwere der Erde berechnet hat, gab verschiedene Resultate. In Schottland 4,7 schwerer als Wasser, am Mont-Cenis 4,4, nach Cavendish Erdwaage 5,4. Das Mittel aus diesen verschiedenen Angaben würde 4,8 bis 5,0 ergeben. Von Cavendish, der berühmte Versuche über die Zersetzung des Wassers gemacht hat, sagt man, er habe das Wasser zerlegt und die Erde gewogen. Wir müssen aber annehmen, dass im Innern der Erde eine größere Dichtigkeit herrscht, als wir in den dichtesten Gebirgsarten antreffen. Die magnetische Spannung der Erde äußert sich horizontal und perpendikular, oft auch oszillierend, und wird durch die innere und äußere Erwärmung vermehrt. Die Versuche von Morischini in Rom haben bewiesen, dass man kleine, unmagnetische eiserne Nadeln durch die Einwirkung der Sonnenstrahlen magnetisieren kann. Und diese Versuche, die bei der Einwirkung der italienischen Sonne nicht immer gelangen, sind von Miss Somerville in London mit vielem Glück wiederholt, nach Wollastons unverwerflichem Zeugnis. Wir müssen demnach unsere Erde in einer fortdauernd elektromagnetischen Spannung annehmen, und es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Spannung durch die Sonnenwärme erhalten wird, wie dies aus Seebecks schöner Entdeckung von Thermomagnetismus, der durch ungleiche Erwärmung hervorgerufen wird, und aus anderweitigen Beobachtungen der Miss Somerville über die Sonnenstrahlen hervorgeht. Ende von Alexander von Humboldt, erster und zweiter Kosmosvortrag, das Planetensystem. Mutwille des Himmels von Heinrich von Kleist, gelesen für LibriVox.org. Eine Anekdote. Der in Frankfurt an der Oder, wo er ein Infanterieregiment besaß, verstorbene General Dieringshofen, ein Mann von strengem und rechtschaffenem Charakter, aber dabei von manchen Eigentümlichkeiten und Wunderlichkeiten, äußerte, als er in spätem Alter an einer langwierigen Krankheit auf den Tod daniederlag, seinen Widerwillen, unter die Hände der Leichenwäscherinnen zu fallen. Er befahl bestimmt, dass niemand ohne Ausnahme seinen Leib berühren solle, dass er ganz und gar in dem Zustand, in welchem er sterben würde, mit Nachtmütze, Hosen und Schlafrock, wie er sie trage, in den Sarg gelegt und begraben sein wolle, und bat den damaligen Feldprediger seines Regiments, Herrn P., welcher der Freund seines Hauses war, die Sorge für die Vollstreckung dieses seines letzten Willens zu übernehmen. Der Feldprediger P. versprach es ihm. Er verpflichtete sich, um jedem Zufall vorzubeugen, bis zu seiner Bestattung, von dem Augenblick an, da er verschieden sein würde, nicht von seiner Seite zu weichen. Darauf, nach Verlauf mehrerer Wochen, kömmt bei der ersten Frühe des Tages der Kammerdiener in das Haus des Feldpredigers, der noch schläft, und meldet ihm, dass der General um die Stunde der Mitternacht schon, sanft und ruhig, wie es vorauszusehen war, gestorben sei. Der Feldprediger P. zieht sich, seinem Versprechen getreu, sogleich an und begibt sich in die Wohnung des Generals. Was aber findet er? Die Leiche des Generals schon eingeseift auf einem Schemel sitzen. Der Kammerdiener, der von dem Befehl nichts gewusst, hatte einen Barbier herbeigerufen, um ihm vorläufig zum Behuf einer schicklichen Ausstellung den Bart abzunehmen. Was sollte der Feldprediger unter so wunderlichen Umständen machen? Er schalt den Kammerdiener aus, dass er ihn nicht früher herbeigerufen hatte, schickte den Barbier, der den Herrn bei der Nase gefasst hielt, hinweg und ließ ihn, weil doch nichts anders übrig blieb, eingeseift und mit halbem Bart, wie er ihn vorfand, in den Sarg legen und begraben. Ende von Mutwille des Himmels. Diese Aufnahme ist in der Public Domain.